woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I am so sorry. There, it's okay, son. Oh, that's enough! The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu eurem Lieblingsvideo- und PC-Spiele-Podcast Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M und bei mir ist mal wieder der gute alte 16-Bit-Marlo. Hallo! Hallo Captain, hallo Freunde. Wirklich schön, dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben. Den Anfang, den machen jetzt aber erstmal unsere... Give me the news. Die News werden eingeleitet mit den aktuellen Spieleerscheinungen des Monats Mai 2015. Und laut Liste macht den Anfang am 1. Mai State of Decay Year One Survival Edition. Ja, State of Decay habe ich einmal schon im Indie Flash, glaube ich, besprochen hier bei uns. Und ich bin da ja ein großer Fan des Spiels. Ist ja so ein Open-World-Zombie-Survival-Spiel, allerdings in einer Singleplayer-Version. Und die Grafik war so ein bisschen der Knackpunkt bei dem Spiel. Sah wirklich nicht sehr hübsch aus. Und das wird jetzt da geändert. Die Year One Survival Edition hübscht das Ganze auf. Und man bekommt auch noch die DLCs, die ja erschienen sind, mit dabei. Finde ich nicht wirklich einen Anreiz, mir das Spiel jetzt nochmal nachzukaufen. Aber ich glaube, man hat auch die Möglichkeit, mit über einen Aufpreis, wenn man das Spiel schon besitzt, dann mit einem Aufpreis dann sich die Edition dann zu aktivieren. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es mir nochmal holen würde. Wer es noch nicht hat, der sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Hattest du dir das? Das war doch dieses Spiel, das mir damit aufgefallen ist, durch diese extrem witzigen Bugs, die ständig produziert worden sind, oder? Wenn man mit dem Auto fährt und auf einmal die witzigsten Sprünge da vollführt und... Ja, es war technisch vielleicht nicht das Beste, aber ich finde, es ist auf jeden Fall das beste Zombie-Survival-Spiel. Und ich fand das vom Feeling her schon ganz cool. Also so die Atmosphäre kam nicht rüber, auch dieses Permadeath-Dingens hat da durchaus seinen eigenen Reiz dabei beigetragen. Also ja, doch. Ich hab's noch nicht, vielleicht ist das für mich ein Anreiz, wenn es auf PlayStation rauskommen würde, was es anscheinend nicht tut. Umso mehr, aber vielleicht auch mal auf dem Rechner. Ist eigentlich schade für die PlayStation-Besitzer, wo du das gerade erwähnst, das mit dem Permadeath. Das ist ja so, dass du viele Figuren da spielst. Du hast eine Gruppe von Leuten und du kannst die auch erweitern. Und wenn du dann stirbst, ist diese Figur aus deiner Gruppe dann auch weg. Und wird. Es gibt auch so kleine Momente, wo die Figur dann mehr oder weniger betrauert wird und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr nett. Und mal was anderes. Aber gut. Als zweites steht dort Reverse Side. Und das könnte ein echter Geheimtipp werden. Denn es erzählt ein alternatives Szenario der Mondlandung. Und zwar haben es die Russen geschafft und dort eine Mondbasis errichtet. Und man begibt sich auf diese im First-Person-Stil. Und ja, der Mond ist natürlich nicht leer. Da ist etwas verborgen in den Untiefen des Mondes. Und ja, richtig. Die Nazis, wie wir durch Iron Sky gelernt haben. Nazi-Zombies. Ist doch klar. Aber sieht ja sehr düster aus, sieht sehr stimmungsvoll aus und ja, hat so eine leichte Dead Space-Note, finde ich. Klar, Weltraum und so weiter. Könnte interessant sein. Interessant ist sicherlich auch Wolfenstein, The Old Blood. Ja, Wolfenstein, The Old Blood hat ja quasi so eine kleine Renaissance des Oldschool-Shooters herbeigeführt. Zuerst wurde das ja nur gut bewertet, dieses Spiel, und dann auf einmal wurde es ja ein richtiger Boom und Kult drumherum entwickelt. Finde ich persönlich nett, ich habe es bisher noch nicht gespielt, aber es reizt mich halt auch, weil das so von der trashigen Story und dem ganzen Ambiente mich schon anspricht. Und dieses The Old Blood DLC ist mit seiner, glaube ich, 7-8 Stunden Kampagne für 20 Euro Es gibt Vollspiele, die teurer sind und weniger Inhalt bieten. Also wer Wolfenstein mochte, wird das sicherlich auch mögen. Und wer vielleicht möchte, erstmal klein anfangen möchte und sich den DLC holt, kann das ja auch tun, weil die Geschichte chronologisch vor den Ereignissen aus dem Hauptspiel steht. Deswegen, ja, vielleicht mache ich gleich nochmal den Rechner an und lade mir das mal runter. Mal gucken. Ich habe mich gerade selbst gehypt mit meiner kurzen Erzählung. Das ist immer das Beste, wenn man das schafft. So soll es ja auch sein. Kannst du dich denn auch hypen lassen für Project Cars? Ich hoffe es doch. Ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach dem ultimativen Autorennspiel. Ich hoffe mal, dass Project Cars da ein bisschen liefern kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich entgegen zu anderen Spielen jetzt die Entwicklung und die Infos nicht so wirklich verfolgt habe. Den kann ich nicht sagen, ob der Hype gerechtfertigt ist, den ich mir selbst hier mache, oder ob das die nächste Gurke wird, oder was heißt Gurke, aber das nächste Spiel, was nicht so abliefert, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht hast du ja schon ein bisschen mehr dazu gehört. Naja, Rennspielfreunde finden es, glaube ich, ganz toll. Jetzt bin ich persönlich kein großer Rennspielfreund, sondern eher Freund von Landschaften und Welten. Also für mich persönlich ist so ein The Crew viel attraktiver, aber es ist jetzt auch keine Simulation im Project Cars ist wohl sehr auf Realismus bedacht. Sieht schick aus, aber ja, für mich jetzt nicht so. Ich weiß ja nicht, was du suchst. Suchst du ein neues Gran Turismo oder? Ja, dann. Ich suche einfach nur ein Gran Turismo 2 in neu. Ja, ich glaube, dann ist das schon, wäre das für dich auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Das tue ich. Ja, ob wir uns gemeinsam Kirby und der Regenbogen anschauen, Regenbogenpinsel. Das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber Kirby ist ja per se erstmal sympathisch, ne? In der Tat. Tatsächlich war Kirby eine meiner ersten Lieblings-Videospielfiguren. Ich habe in der Schule früher, in der 6. oder 7. Klasse, angefangen, Comics zu malen. Mit Kirby als Hauptfigur. Was natürlich auch zum einen daran lag, dass so eine Kugel mit Augen relativ einfach zu zeichnen war. Aber natürlich hat er auch einen gewissen Charme, dieser lustige kleine Allesverschlucker. Ja, und dieses Kirby und der Regenbogenpinsel ist ja so eine Art Gimmick-Spiel. Ich meine, es kam ja auch schon auf dem 3DS vorher raus. Das ist möglich. Habe ich jetzt nicht mehr so im Gedächtnis, aber klingt also irgendwie danach, halt, ne? Es ist halt ein Touchpad-Spiel, wo du dann auch bei der Wii U das Tablet quasi entsprechend benutzt, um Kirby anhand dieser mit dem Regenbogenpinsel auf Regenbogenlinien durch diese Welt zu führen. Nett. Nett. Wie gesagt, das kommt für eine schmale Mark raus, verhältnismäßig. Kein Vollpreistitel. Kann man sich überlegen. Aber ist auch jetzt sicherlich kein bahnbrechendes Ereignis im Spiel im Monat Mai. Genauso wie Puzzle and Dragon Z. Plus Super Mario Edition. Super Mario Edition, ja, sowas. Boah, das. Das sagt mir. Das ist doch so eine Sache, die hat man hier auf einer Liste stehen und da hat man keine Lust irgendwie oder keine Ambition, da mal nachzuschauen, was das überhaupt ist. Ne? Trotz unseres journalistischen Auftrages konnte ich mich nicht dazu überwinden. Das ging einfach nicht. Vielleicht weißt du ja was dazu zu sagen. Nee, ich bin schon bei dem Titel sehr abgeschreckt gewesen, deswegen. Ja. Ich hoffe, nein. Manche Sachen, die kann ich mir auch nicht antun. Genau, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen sehen das ähnlich. Wir machen weiter. 12. Mai, Torren ist ein Action-Adventure, geht nur 3 oder 4 Stunden und ist auch in so einer Fantasy-Welt, ja, Märchenwelt angesiedelt und man spielt eine junge Dame. Ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut, wie es sich jetzt im Detail spielt, aber ich denke, wenn es demnächst ein bisschen günstiger ist, und das ist jetzt auch nicht teuer, es sind 10 Euro, aber da sehe ich immer so diese, wenn man es dann hochrechnet und so weiter, lohnt sich das noch nicht, aber irgendwann wird es dann 5 Euro kosten und dann werde ich es anspielen und euch davon berichten. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ja, also für einen Indie-Titel sieht es schön aus, das kann man schon sagen. Ja, na, ich finde den Stil, der gefällt mir, ne? Also unabhängig jetzt von toller High-End-Grafik. Ich habe gestern wider Willen ein Let's Play von diesem Spiel gesehen. Ah. Und ich persönlich die Atmosphäre, die diese Grafik schafft, ist sehr, sehr schön. Gerade die Umwelt und sowas. Aber ich finde, die Hauptfigur an sich sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Aber und das kann man in Spielen, die wirklich eine Retro-Indie-Grafik haben, immer gut retuschieren. Spiele wie dieses, was ja nun jetzt wirklich hübsch aussehen, da fallen dann solche Kleinigkeiten dann doch mehr auf. Finde ich persönlich. Aber das stört die Immersion jetzt nicht großartig. Also ich glaube, dass das Spiel durchaus mehr die Geschichte durch Emotionen erzählt und nicht durch die reine Geschichte an sich. Und auch ein Spiel, das man, glaube ich, mehrfach durchspielen kann und soll, damit es dann auch wirklich die ganze Geschichte quasi offenbart. Es geht ja, glaube ich, auch um Traumwelten und auch ein bisschen um das Heranwachsen, weil wenn man stirbt, stirbt man ja nicht einfach nur so und wird respawned, sondern dieser Tod wird immer mit so einer Art wird versucht, wie im Spiel zu erklären. Nicht, dass man einfach stirbt und taucht wieder auf, sondern man wird wach und muss dann wieder ein bisschen durch die Welt laufen. Teilweise wird man neu geboren nach einem Tod. Also interessant und irgendwo auch grausam. Kaufen. Greift zu. Ja, wie gesagt. Für Freunde und für eine schmale Mark. Greift auch zu bei dem Spiel Invisible Inc. Dem neuen Spiel der Don't Starve-Macher. Ist diesmal ein an XCOM angelehntes Strategiespiel. Und spielt in so einem Agenten-Setting. Und da muss ich sagen, das ist absolut nicht mein Setting. Sieht auch wieder schön aus, aber ich weiß nicht. Nee. Galactic Civilization 3. Na, jetzt kommst du. Ja, ich glaube, Galactic Civilization bewegt sich ja so in der Gemengelage von Master of Orion, wie ich so hörte, was ja, wer den Podcast aufmerksam verfolgt, der weiß ja, dass Master of Orion 2 eins meiner Lieblingsspiele ist, aller Zeiten. Dein Lieblingsspiel. Sicherlich von vielen anderen Leuten auch. Ich glaube zum Beispiel, dass Texas Pets ein großer Freund ist von Master of Orion 2, aber ja. Er redet da ständig von. Aber das mal am Rande. Ich habe bisher nicht viel davon gehört. Was ich hörte, war halt gut, aber kein essentielles Machwerk. Was mich an eine Sache erinnert, die unser Zuhörer und teilweise auch aktiver Co-Kommentator Daok mir mitgeteilt hat. Er würde sich freuen, wenn wir zu manchen Titeln auch so ein bisschen Referenzanleihen geben. Nach dem Motto Pressespiegel. Ja. Zu diversen Titeln, die uns jetzt vielleicht, jetzt keine Megatitel wie den Witcher oder sowas, sondern Spiele, die etwas vielleicht in der 32 sich bewegen. Und im Falle von Galactic Civilizations kann ich sagen, es hat sich in einem großen deutschen Printmagazin mit einer etwas höheren 70er-Wertung eingependelt. Also für Fans auf jeden Fall geeignetes Genrefutter. Ja, schön, dass das noch bedient wird, diese Randgenres. Ja. Finde ich nämlich auch. Traurig, dass ich Master of Orion 2 immer noch das Referenzwerk aus dem Jahr 1997 spiele. Aber das ist bei Fußballmanagern ja ähnlich. Ne? Anschluss 3 bis heute unerreicht, aber okay. Ja, voll im Trend sind Indie-Spiele im Pixel-Look. Und genau so eins ist auch Not a Hero. Sieht, hat diesmal so eine 2,5D-Ansicht. Aber ich fange mal von vorne an. Es geht darum, und das finde ich wieder mal typisch Indie so verrückt, es geht um einen Riesenhasen aus der Zukunft, der in einer Stadt Bürgermeister werden möchte und mobilisiert eine Bürgerwehr, die den politischen Wahlkampf befeuern sollen. Und das tut man, indem man Verbrecher tötet. Großartig. Also, bravo. Also nicht schlecht, muss ich sagen. Also jetzt, wo ich so ausspreche, denke ich mir, ich kauf's mir. Oh, ja, man bewegt sich durch Level, man hat so eine Art Duck- und Cover-System, darum auch 2,5D, also man sieht sich schon von der Seite, aber man kann sich halt hinter Objekte verstecken, ne, so wegtauchen und feuert dann auf die Bösewichte. Ich glaube, das war schon. Reicht auch. Ne? Aber es wirkt so von den Bildern her auch, da wird nicht gegeizt mit Pixel-Blut. Ja, was für die Gore-Fans. Pressespiegel kann ich hier auch nochmal wiedergeben. GameStar gibt 76 Points. Eine ordentliche Wertung für dieses Konzept. Für Fans. Sicher. Genauso wie Trains mit Z. A New Era. Der Ghetto-Zug. Ja. Ja. Boah, ja, ich könnte wahrscheinlich eine ganze Menge dazu sagen, aber das überlasse ich lieber den anderen Presseleuten, die da Artikel zu schreiben. Vielleicht verlinke ich an der Stelle mal den einen oder anderen Artikel. Wäre das was? Wäre doch mal eine Möglichkeit. Da würde ich auch nochmal drauf zurückkommen, gerne. Ja, der 19. Mai übrigens, ne, da werden jetzt die Fanherzen groß. Der Witcher 3 Wild Hunt erscheint offiziell im Handel und auf allen Konsolen einschließlich PC. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir vorbestellt und bin vor allen Dingen gespannt, wie sich das Ganze dann auf meinem PC zeigen wird. Denn die Systemvoraussetzungen sind ja schon hoch. Aber jetzt hört man ja allerorts Grafik-Downgrade, weil die Konsolen ja so schlecht bestückt sind. Und ich muss sagen, also es sah ja wirklich toll aus, was man so gesehen hat vom Witcher. Aber das, was man jetzt, also das Spielmaterial, was man so von der PlayStation 4 gesehen hat, naja, ne? Sah jetzt nicht schlecht aus oder so, aber. Es war jetzt kein Fotorealismus. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, mal einig. Die Frage ist, ob das auch der Look einfach, vielleicht möchten die auch gar nicht mehr, dass der Look nicht mehr hergibt, sondern dass die möchten, dass der Witcher so aussieht, wie er aussieht. Glatt und poliert. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel ist riesig. Ne? Ein GTA 5 zum Beispiel kam grafisch auch nicht an The Last of Us heran, hatte aber dafür einen Umfang, der war ja 20 mal so groß. Man muss ja auch das irgendwo einstellen. Verstehe ich durchaus. Aber ich habe jetzt als Gegenbeispiel GTA 5 für den PC und das sieht wirklich top aus. Also, ne? Ist natürlich die Frage, wie sieht es dann auf dem PC aus? Klar. Aber wenn die Grafik downgegradet wird und ich habe mir die Ultra, es gibt jetzt GameStar, PC Games und so weiter haben so Grafikvergleiche gezeigt und zwischen minimalen und Ultra-Einstellungen. Das sieht gut aus, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, bei der Größe von so einem Spiel muss man das nochmal anders bewerten. Aber. Ja, wir müssen mal vielleicht dann der Hock fragen. Ich glaube, der hat den besseren Rechner von euch allen, ne? Also, vielleicht kann der das dann irgendwie auch, würde ich mal aufs Maximum hochschrauben und mal ausprobieren, wie das aussieht. Müssen wir den nochmal einladen, den Kollegen. Genau. Also, der Hock, wenn du das jetzt hörst, kauf dir bitte den Witcher. und dein Rechner, ne, der wird sich dann beweisen können. Ja, ich glaube, mein Rechner würde diese DVD nicht mal aufnehmen. Der würde sofort ausspucken und sagen, ich bin nicht würdig. Naja, muss ich wohl auf der PlayStation 4 spielen. Und kann mal wieder mit der Master Race nicht mithalten, aber. Ja. Mich nervt schon, ne? Also jetzt holt man sich einen neuen Rechner und dann, naja. Ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn es flüssig läuft. Und da war ja auch die Rede davon, dass es da einige Performance-Einbrüche gab, auch auf der PlayStation 4. Und das finde ich schon ärgerlich. Also, das war früher, glaube ich, anders. Jetzt, wo man alles nachpatchen kann und so weiter. Wird man fauler. Naja. Oder? Ja. Der Druck wird größer. Das ist die Welt, in der wir leben, Captain. Damit müssen wir uns arrangieren. Ja. Machen wir schnell weiter. Carmageddon Reincarnation war letzten Monat schon im Gespräch bei uns, wurde aber auf den Mai verschoben. Und ja, was kann man zu Carmageddon Reincarnation noch sagen, außer dass es, ja. Wenn das 5 Euro irgendwo im Download-Store ist, dann überlege ich mir das, wenn es einen lustigen Multiplayer hat, sogar vielleicht sogar noch lieber, aber ansonsten sieht es einfach nur schlecht aus. Und Punkte natürlich höchstens damit, dass man die Leute plattfahren kann und das lustig aussieht, aber. Und du kannst Kühe überfahren, wenn man das möchte. Aber eigentlich hört da für mich der Spaß auf. Ja, wie wir generell zum Thema Tierschutz stehen, erfahrt ihr auch übrigens in der nächsten Folge Quatschcraft, wo der liebe Steve doch etwas über die Stränge schlägt und entsprechend bestraft werden muss. Oh yeah. Ne? Tiere sind unsere Freunde. Ja. Und wir essen unsere Freunde nicht. Ja. Auf keinen Fall. Niemals. Sunset. Auch am 21. Mai, ist mal wieder ein spannender Indie-Titel, Und das meine ich gar nicht so ironisch, wie es sich jetzt vielleicht gerade angehört haben mag. Es ist eine Zukunft, nein, eine Vision von 1972 in einem lateinamerikanischen Land, also eine fiktive. Da herrscht eine Diktatur und wir spielen eine junge Dame, die sich so ein bisschen der Black Power Bewegung angeschlossen hat. Und naja, es ist so ein Antikriegsthema, Rassenkonflikte etc. Pipapo, sehr politisch, reflektiv hoffentlich. Und man bewegt sich wie schon in Spielen Gun Home, Dear Esther und so weiter aus der, in der First-Person-Perspektive. Und ja, erkundet ein Apartment und aus, von diesem Apartment aus sieht man quasi, hat man einen Blick auf die Welt in diesem Land und man sieht dann allerlei Dinge. Ich bin gespannt, was das letzten Endes genau sein wird und ob es mich dann auch beschäftigen kann und wird. Mal sehen, was für den intellektuellen Spieler. Ja. Ja, da bin ich ja schon lange wieder raus, also ich habe dich schon verloren, nach, als du Sunset gesagt hast, da war ich schon wieder bei Carmageddon und habe ein bisschen über Menschenplattform nachgedacht. Die ganze aber Zeit, hast du mir nicht zugehört, hast du mal an Carmageddon gedacht. Und wie du da Tiere und Omas überfährst. Ja, ich fände es halt den Clou, wenn es bei Carmageddon auch so eine Art Nazi-Zombies geben würde. Das wird dem Spiel nochmal den letzten Patch und auch ein bisschen Einständigkeit verleihen. Auto, Rennspiel und Nazi-Zombies, das gab's noch nie. Ja, eben, Spieleprogrammierer. Ja. Hör zu, das ist die Marktlücke. Magica 2. Oder Magica. Ach, das ist auch so, das ist so, weiß ich nicht. Nee. Ich sage jetzt mal ganz wild, das ist einfach nur sowas wie Dota. Nur mit. Bestimmt, genau, wie Dota. Action-Rollenspiel. Steht hier. Für Fans halt. Für es Fans. Gibt einfach Titel, da will man sich nicht mit beschäftigen. Das müssen die Hörer auch langsam mal verstehen. Dass wir hier nicht ausufernde Dialoge halten können. Zu jedem Scheiß. Ja, tut richtig. Mir leid. Ja. Du bist gerade ein bisschen außer dir, das verstehe ich, aber. Tut ich mir leid. Genau aber nein, ich muss es nochmal sagen, ne? Jeden Monat. Diese Schrotttitel. Prost. aber ein Top-Titel scheint ja Splatoon zu sein. Zumindest mal wieder einer der originellen eigenständigen Titel für die Wii. Hat mal wieder ein interessantes Physik-Idee, die dahinter steckt. Und ein Splatoon. Wie der Name schon sagt, man verspritzt Farbe. Wie der Name schon sagt. Man verspritzt Farbe. Aber da ich tatsächlich bis vor kurzem noch kein Wii U, ich bin auch kein Wii U-Besitzer, aber zumindest aktuell im Besitz einer Wii U, was mich zu einem Wii U-Besitzer macht, dass man sich doch ein bisschen mehr dann auch mit der Konsole beschäftigt, ist klar. Aber vorher war das nicht der Fall und in dem Fall kann ich zu Splatoon nicht viel sagen, außer dass es viele Wii U-Freunde gibt, die sich darauf freuen. Was? Jetzt habe ich ungefähr 30 Sekunden verbracht, heiße Luft von mir zu lassen. Und ich höre gar nicht auf, ich mache immer weiter. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Nein, ich glaube nicht. Obwohl, außer, dass ich sagen muss, wenn ich eine Wii U besitzen würde, dann würde ich, glaube ich, weinen. Gut. Einfach nur weinen. Aber ein Wort noch zu Wii U. Was ich aber ganz nett finde, zumindest für Sammler und für Leute, die zu viel Geld haben, diese Amiibos, das sind ja diese kleinen Plastikfigürchen, die es ja auch schon für sowas gibt wie Disney's Infinity oder dieses andere Spiel, was viel erfolgreicher ist, aber wo ich den Namen mal vergesse. Ist auch egal. Jedenfalls gibt es diese Figuren, ziemlich interessant und gerade weil es Nintendo ist, auch ein bisschen werden sie auch gut in alle möglichen Spiele mit eingebaut. Also ich habe es jetzt nicht ganz so wirklich raus, aber ich sag mal so, ich glaube, dass es ist. Du kaufst dir dieses Amiibo. Du hast einmal damit ein Sammlerstück, was du dir ins Regal stellen kannst. Ja. Zum anderen aber auch hast du da Daten in dieser Amiibo-Figur drin und kannst damit in diversen Spielen diverse Sachen freischalten. Also das ist so eine Art DLC, diese Figur, für Spiele übergreifend. Du hast bei Smash Bros. Dann die Möglichkeit, irgendwas für deine Figur damit einzufügen, oder bei Mario Kart. Und finde ich persönlich nicht schlecht. Jetzt habe ich mich mal aus persönlichen Gründen umgeguckt nach einer Daisy-Amiibo-Figur, aber musste feststellen, es gibt keine Daisy und es gibt keinen Waluigi. Kann das denn sein? Ah, Luigi! Den hätte ich mir aber sofort geholt. Tatsächlich gibt es Figuren, die haben schon so eine Art Sammlerwert. Die kann man selbst neu oder die kann man aktuell auch nur für. Also der normale Amiibo kostet, glaube ich, 13 Euro in den Dreh. Und jetzt zum Beispiel diese, ich vergesse den Namen, diese blonde Geisterblau-Frau aus Mario Galaxy war das, glaube ich. Die kriegt man teilweise nur noch für 40, 50 Euro. Und es liegt auch zum Teil daran, weil ich gehört hatte, dass jemand diese Figur so ätzend findet, dass er, egal wo er war, alle Figuren von dieser speziellen Figur weggekauft hat. Und somit für eine Verknappung am Markt gesorgt hat. Was ich abenteuerlich finde, diese Geschichte, aber ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum diese Figur so teuer ist. Moment, ich muss mal eben gucken, welcher das war. Merkwürdig, merkwürdig. Ich finde 13 Euro für so eine Figur erstmal ganz ein guter Kurs, ne? Ist erschwinglich. Genau, also da kann man mal drüber nachdenken, sich die zu holen. Und ja. Und das sind doch so nette Geschenke, du dann siehst du das im Laden und kaufst es deinem Kind oder deinem Kumpel oder wer auch immer, wenn mal einer Geburtstag hat. Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja auch Nintendo fernere Amiibos wie Pac-Man zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Das ist mal eine positive Sache zu diesem Thema. Genau. Wii U. Hast du noch was zu den Figuren zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt mit dem letzten Titel fortfahren auf der Liste. Nein, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Gut, dann machen wir weiter mit Roller Coaster Tycoon World. Ja. Da gab es im Vorfeld schon sehr starke Kritik der Optik, die Optik betreffend. Und ja, steht unter keinem guten Stern, dieses Spiel. Schade eigentlich. Ich hätte eigentlich mal wieder Lust auf so eine Freizeitpark-Simulation, Rollercoaster bauen. Hat mir früher mal viel Spaß gemacht, aber ich weiß auch nicht, ich brauche da was besser bewertetes. Alles klar. So beeinflussbar. Schade. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, The Witcher 3, das ist das Ding des Monats. Alles andere. Richtig, das taucht nicht mal als kostenlose Dreingabe für irgendwie ein Abo von einer Brigitte oder sowas. Also das ganz im Ernst. Für 1 Euro im Bundle kaufe ich mir das. Alle. Alle. Jut, jut, jut. Fazit, scheiß Videospiele. Richtig. Gibt nur Mist eigentlich. Frustrierte alte Männer geworden. Gucken wir uns noch mal die News im Allgemeinen an. Meine Frage an dich, hast du besondere News für unsere Hörer und Hörerinnen? Ja, zwei Kleinigkeiten. News, Schrägstrich, Gerüchte. Einen hatten wir ja schon kurz thematisiert bei Quatschcraft, wo wir übrigens abseits unseres aktuellen Formates beim Podcast über diverse interessante Themen sprechen. Also es lohnt sich auch da immer wieder mal reinzuhören. Und zwar betreffend Silent Hills. Das ist jetzt auch von offizieller Seite abgesagt worden, also das können wir vergessen. Entsprechend hoch gehen natürlich jetzt Gebote und auch die Preise für PT, was ja nur ein Download-Demo war und inzwischen werden PlayStation verkauft, wo diese Demo drauf ist, für absurde Preise. Ne, es ist ja auch nicht mehr auf dem im Store zu haben, dieses Spiel. Das heißt, wer es bei sich auf der PlayStation hat quasi ein Unikat. Und das ist natürlich dann jetzt etwas, was in der Wertsteigerung begriffen ist. Also Sammler, achtet darauf, dass euch das nicht von der Festplatte verschwindet. Guter, ja. Heißer Tipp vom 16-Bit-Malo. So sieht es nämlich aus. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Richtig. Zum anderen, und darauf habe ich ja schon lange gewartet und eigentlich auch nicht wirklich überraschend, dass Fallout 4 wird immer heißer, dass es in diesem Jahr die erste große Ankündigung gibt und da gibt es zwei verschiedene Spuren zu Vorankündigungen. Zum einen wird ein Gameplay-Video anscheinend erscheinen, was 20 bis 30 Minuten Gameplay zeigt. Zum anderen soll ein Trailer zum Spiel erscheinen, der von niemand geringeren als Guillermo del Toro inszeniert wird. Was natürlich auf viele hoffen lässt, ohne natürlich den guten alten Guillermo del Toro Spielefluch wieder ein bisschen Futter verleiht, denn wie wir ja wissen, PT Silent Hills mit Guillermo del Toro wurde nichts. Und ein anderes Spiel, wo ich den Namen immer wieder vergesse, wo er dann beteiligt war, ist ja auch leider den Bach runtergegangen. Tja. Aber mal gucken. Da freue ich mich halt sehr drauf. Fallout 3 und New Vegas waren ja die besten Rollenspiele, die ich auf der PlayStation 3 gespielt habe, in der letzten Generation. Von daher bin ich sehr gespannt und schaue mal, was da kommt. Auf der E3 spätestens wissen wir dann mehr. Wusstest du eigentlich, dass Fallout 3 größer, flächenmäßig größer ist als Skyrim? Na, das wusste ich nicht, bis du es mir vor kurzem gesagt hast, aber ich bin nach wie vor erstaunt, das zu hören. Ja. An dieser Stelle werde ich nochmal eine ganz interessante Seite verlinken von einem Blogger, der verschiedene Videospielwelten nebeneinander, miteinander verglichen hat. Und was da so rauskam, das ist wirklich erstaunlich. Da war ich doch etwas verblüfft. Sehr interessant. Sehr interessant. Immer in Quadratmeterzahlen auch die exakte Größe aufgeschrieben. Fuel beispielsweise ist ein Rennspiel, was irgendwie 2009 oder so rauskam. Irgendwie unfassbar groß. Größer als, keine Ahnung, 10-mal Skyrim zusammengenommen oder so. 19.000. Wahnsinn! Hat nur keiner gespielt, weil es schlecht ist. Und die Welt nicht gut gefüllt. Aber immer interessant, wie groß, wie was für Dimensionen Spiele annehmen können. Hat was. Werde ich auf jeden Fall verlinken für Leute, die sich für Open-World-Spiele interessieren und Größe vor allen Dingen. Jawohl. Fallout 4 bin ich übrigens voll auf deiner Seite. Ich will es auch haben. Habe ich sehr viel Lust dran auf. Würde mich freuen. Ich habe eigentlich nichts wirklich Neues, außer dass ich etwas überfrachtet bin von Informationen, die GTA 5 und den Witcher 3 betreffen. GTA 5, du hast ja wirklich jeden Tag eine neue Mod, die vor. Also ich rede jetzt hier von der PC-Version. Eine neue Mod, die vorgestellt wird, und jetzt sind Viren in den Mods. Ach, wer hätte das gedacht? Man kann sich damit was infizieren, wenn man da solche komischen Sachen auf sein System spielt. Ja, nervt mich ein bisschen. Auch wenn es sicherlich coole Mods gibt, aber das nimmt doch etwas Überhand. Und beim Witcher 3 ist es im Grunde das Gleiche, nur dass es da um Grafik geht. Das kann ich auch nicht mehr sehen. Ist dir das überhaupt aufgefallen in den News? Also es ist wirklich... Naja, das Mod-Thema und dann, dass Rockstar erst dagegen ist und dann dafür. Und genau, man das wird da doch schwer mit bombardiert. Und ähnliches, wie du schon sagst, ist bei Witcher. Witcher wurde ja auch noch aufgrund anderer Thematiken ausführlich behandelt, was Pornografie angeht. War ja auch ein heißes Thema. Soll ja nicht gerade zimperlich sein. Ist immer interessant, wie die eigenen Präferenzen so sind und wie die unsere Wahrnehmung an der Stelle verändern. Nicht? Also. Ich bin da extrem einfach gestrickt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich Mortal Kombat 10 nicht so gut finde wie Mortal Kombat 9. Dazu komme ich ja vielleicht später noch. Okay. Aber das sind so Sachen, die halt auffallen. Ich meine, ich bin bekennender und begeisterter Bildleser. Ich bin ein bisschen sensibilisiert für Unterschichtenthemen. Mein also, Gott. Ist kein Problem für mich. Da gebe ich gerne zu. Das sagt er hier öffentlich im Podcast. Also du weißt, dass uns jetzt einige Hörer, dass es uns einige Hörer kostet, ne? Ich sage immer ehrlich, werde am längsten. Und wenn ich jetzt dann für dich nur noch 8-Bit-Malo bin, dann muss ich damit leben. Ja, aber vielleicht erschließt es auch eine neue Hörerschaft. Das kann natürlich auch sein. Ja. Die coolen Jungs und Mädels. Vorsicht, ja. So. Nee, okay. Schon gut. Ja, machen wir weiter mit einer schönen Nachricht. Und zwar läuft gerade noch der Humble Sale, Spring Sale läuft gerade. Ihr könnt mal wieder Geld ausgeben, noch und nöcher. Aber es sind wirklich einige gute Angebote drin. Alle 24 Stunden neu könnt ihr bis zum 22.05. könnt ihr dann noch euer Portemonnaie erleichtern, wenn ihr das wollt. Also, wenn ihr Spiele kaufen wollt, dann greift zu. Im Anschluss unserer News, da wir ja keine mehr haben, kommen wir zu einer kleinen und neuen Rubrik. Und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten doch mal uns die Steam-Spiele anschauen, die am meisten und am häufigsten gespielt werden derzeit. Also die Top 10 sozusagen. Und im Schnelldurchgang werden wir das tun, denn wir werden das einmal in jedem Podcast machen und so ja, sehen, was verändert sich da draußen bei euch und bei den Spielern im Allgemeinen. Fangen wir doch mal an. Clicker Heroes steht auf Platz 10. Und ich hatte ein Fragezeichen über meinen Kopf, als ich diesen Namen hier gelesen habe. Ja, bin ich aber ganz auf deiner Seite. Das sagt mir nämlich auch erstmal gar nichts. Aber also im Schnitt spielen es aber 26.300 Leute. Denen sagt das Spiel durchaus etwas. Ja. Es scheint ja so eine Art Handyspielchen zu sein, wo man halt hauptsächlich klickt und ja dann weiterkommt und so. Ich kenne solche Spiele nicht wirklich, aber sieht so aus. Und hat so einen niedlichen Look. Aber ich sagte dir ja gerade schon im Vorgespräch, das werde ich der Kathi mal auftragen. Die soll sich das mal genauer anschauen. Vielleicht ist das was für sie. Dann kann sie da mal drüber berichten, wenn sie das gespielt hat. Zu dem nächsten Spiel auf der Liste kann ich ein bisschen was erzählen, nämlich Warframe mit 28.912 Spielern. Ist es ein Third-Person-Shooter mit dem kleinen Gimmick, dass man da Nahkampfwaffen hat. Das ist so ein Sci-Fi-Setting und ja, Player versus Player und in Gruppenkämpfe und so weiter. Free-to-play, wenn man es ohne irgendwelche Erweiterungen spielen möchte. Ja, wobei der offizielle Slogan natürlich sagt, dass nur Ninjas das Spiel freispielen dürfen, aber anscheinend ist jeder Spieler für das Spiel ein Ninja. Das sind Science-Fiction-artige Ninja-Roboter oder Menschen mit so Anzügen. Roboter-Anzüge. Okay, ich werde es nicht spielen, aber ne, spielen schon einige. Garry's Mod dann als nächstes mit 29.500. Da muss ich mich auch als total Nicht-Kenner bezeichnen. Garry's Mod klingt wie ein Spiel, was absolut super in der Hipster-Community irgendwas Indie-Szene angesiedelt ist. Naja, es ist auf jeden Fall ein Spiel. Es ist kein Spiel, es ist eher ein Programm, wo du deine Kreativität mit befeuern und ausleben kannst. Ist von Valve, du hast da so ein Kit und ein Tool an verschiedenen Figuren, Vehikeln, Gebäuden und so weiter und kannst dir da so seine eigenen Spielchen basteln. Cool. Ist sehr cool, ja. Ich war schon mehrfach im Überlegen, mir das mal zuzulegen. Vielleicht mache ich das auch mal. Garry's Mod. Sid Meier's Civilization 5. 29.711 Spieler. Ja, erstaunlich. Ein Spiel dieser Art doch relativ weit vorne ist bei diesen Spielerzahlen. Wobei man nachher auch sagen muss, dass zwischen den Plätzen 10 und 4 und den ersten dreien dann doch erhebliche Unterschiede sind. Aber nichtsdestotrotz, Sid Meier's Civilization 5 als klassisches Strategiespiel auf Platz 7. Zumal es ja schon was Aktuelleres gibt. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Aber auch nur zeigt, dass das neuere Civilization oder dieses Weltraumspiel quasi von vielen Leuten nur als eine Art Mod oder DLC angesehen wird und nicht als eigenständiges Spiel und die dann lieber bei Civilization 5 bleiben. Genau richtig. Ja, Civ 5 habe ich mir auch gekauft, aber ich bin da noch nicht drin, so wirklich. Es ist wirklich ein sehr komplexes Spiel. Aber ich bin ja kein großer Freund von so Strategiesachen und Simulation geht noch, aber Civilization reizt mich schon. Das fände ich mal schön, wenn sich da noch ein paar andere Leute finden würden, die da auch Freude dran hätten, sofern ich das Spiel beherrsche. Erst dann möchte ich mit anderen Menschen spielen. Ganz klar. The Elder Scrolls V, Skyrim. 31.494 Spieler. Ja, toll, dass Skyrim immer noch so hoch steht und dank seiner Mod-Community, denke ich mal, da hat Steam aber auch alles richtig gemacht mit seinem Steam-Workshop. Ein Klick, die Mod ist drin, Das Ganze wird kontrolliert, hat so eine Sicherheitsprüfung und Qualitätsprüfung vielleicht auch bei Steam. Da ist das sehr, sehr simpel und einfach. Und ich hatte es mir unlängst installiert und habe mir auch einige Mods drauf gemacht und das ist schon toll. Also du kannst dir da ganze Städte neu reinmodden, ne, in das Hauptspiel. Beeindruckend. Es gibt ja richtig spektakuläre Mods bei Skyrim, auch die ganze Story des Spiels umändern, die Welt mit einer neuen Farbpalette quasi versehen. Das ist ja für so den geneigten Konsolenspieler wie mich schwer beeindruckend, die wirklich eine ganz andere Geschichte dann mit rüberbringen. Teilweise das Level-Konzept, Leveling-Konzept ändern, also wirklich beeindruckend. Wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt, das ist glaube ich sogar ein deutsches Team, das auch schon bei Elder Scrolls 4 einen riesen Mod gemacht hat, das Spiel quasi verändert hat. Ja, das sind dieselben, die, ach verdammt, wie heißt das jetzt? Gerade wird Enderal oder so heißt das, was jetzt entwickelt wird, das ist auch vom gleichen Team und Neherim ist auch für Skyrim, meine ich. Oder ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein, Quatsch. Falsgard, das war das, was in Skyrim implementiert werden kann. Da bekommst du eine komplette Kontinent oder Insel mit dabei, wo du dann nochmal Abenteuer erleben kannst und so weiter im Hauptspiel. Finde ich super. Also das ist großartig. Ja, auf jeden Fall wirklich eine tolle Sache. Und da bekommt man was fürs Geld. Und Skyrim ist jetzt auch 14,99 € ist wirklich nicht viel Geld für so ein tolles Spiel. Zumal es mit dem HD-Texture-Pack auch wieder zeitgemäßer aussieht, muss man schon sagen. Wirklich, wirklich toll. Football Manager 2015. 44.773 Spieler. Das überrascht mich. Das überrascht mich wirklich, dass so ein Manager-Spiel hier so hochsteht. Also mich eigentlich nicht. Bei euch da draußen. Nicht so hundertprozentig. Ich meine, Fußball, ich denke mal, es geht hier um Fußball, ist ja durchaus eins der gesellschaftlich hoch angesehensten und emotionalsten Interessensgebiete, die es gibt. Und der Fußballmanager im Allgemeinen ja auch schon seit Jahrzehnten eine Marke. Und ich bin aber auch überrascht, dass, und ich meine, gerade am PC ist das ja durchaus für mich sowieso nur spielbar. Deswegen wundere ich mich nicht, dass sowas wie FIFA hier nicht drin ist. Spoiler-Alarm. Dafür aber es macht mehr Sinn, Spoiler-Alarm vor einer Spoiler-Meldung zu sagen, nicht wahr, als danach. Na egal. Jedenfalls, ganz überrascht bin ich nicht. Für mich ist der Fußballmanager schon länger tot, spätestens nach dem Ausstieg von Rolf Köhler oder Achim Köhler. Köhler, dem Kopf damals bei Ascaron hinter der Anstoßreihe. Und wie gesagt, ich bin nicht so überrascht, aber auch nicht ruhig. Jetzt großartig. Was auch immer. Ja, ist halt etwas von meiner Lebenswelt entfernt. Darum bin ich wahrscheinlich so überrascht, aber gut. Team Fortress 2 als nächstes. 68.657 aktuelle Spieler. Ja, Valves, Shooter, Team-Shooter. Habe ich noch nie gespielt. Da geht es mir ähnlich. Ich habe auch noch nicht gespielt. Wie bisher übrigens noch keins der Spiele. Elder Scrolls 5 habe ich ja zu Hause, aber die Geschichte geht ja auch schon jetzt über 2 Jahre, dass ich das gekauft habe, dringend spielen wollte und es bis heute nicht geschafft habe. Aber um nochmal anzumerken, von diesen 10 Spielen habe ich ohnehin nur eins gespielt. Deswegen, ich spiele so ein bisschen am Mainstream vorbei. Ich bin dann jetzt nicht so wie du, sag ich mal, der dann sich auch immer die populären Sachen holt, sondern ich mache mir so meinen eigenen kleinen Spielekosmos. Gerne auch mal Retro. Ja, das ist auch gut. Das macht auch krank, wenn man sich immer nur mit den neuen Titeln beschäftigt, so wie ich, wie du sagst. Ne? Ja, richtig. Du wirkst auch. Immer nur mehr, besser, höher, weiter, schöner, geiler. Ne? Ja, klar. Sag ich ja. Ja. Da kommen wir auch schon zum nächsten Titel. Grand Theft Auto 5 für den PC. 113.328. Ist übrigens jetzt der dritte Titel, also, ne? Top 3 sind wir jetzt. Interessanterweise muss man dazu anmerken, dass das der einzige Titel ist oder der mit Abstand neueste Titel in dieser Reihe. Alle anderen Spiele haben ja schon ein bisschen länger auf dem Buckel und entsprechend auch mehr Zeit gehabt, Spiele anzusammeln. wohingegen GTA 5 natürlich dann jetzt von 0 auf 100 gestartet ist. Aber natürlich bei dem Hype, dem berechtigten Hype, weil es ja schon auf der Konsole genial war, war das ja nur abzusehen. Und da bin ich, da schwimme ich natürlich ganz oben mit, ne? Ich bin wahrscheinlich der oberste Spieler hier. Wahrscheinlich. Ja, kann ich nachher noch was zu sagen. Dann auf Platz 2 Counter-Strike Global Offensive mit 372.134 Also Spielern. bewegen wir uns jetzt schon in eine ganz anderen Dimension, was die Spiele angeht. Oh Ja, yeah. was soll man sagen? Counter-Strike. Immer wieder klasse. Ja. Hat bis heute nichts an seinem Reiz verloren, wie man offensichtlich sieht. Könnten wir auch mal uns überlegen, ne? Wir sind ja, ich bin ja auch auf der Gerne. Suche nach einem guten Shooter, mit dem wir mal ein bisschen mehr Zeit verbringen könnten im Koop. Da hätte ich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann lass uns das mal im Cowabunga-Auge behalten. Auf jeden Fall. Wir könnten es dann auch live für euch streamen. Das Natürlich. wär's doch. Perfekt. Ja, das nächste Spiel, das würde ich nie spielen. Niemals. Auf keinen Fall. Das kommt für mich nicht in die Tüte. Platz 1 der aktuellen Steam-Spielercharts. Dota 2 mit 757.877 Zu denen Spielern. ich anscheinend auch gehöre, da das Spiel bei mir auf Boah. in meinem Steam-Archiv drin ist. Und es lädt sich immer wieder neu und immer welche Updates und ich verstehe gar nicht, was los ist. Ich habe das Spiel nicht einmal gestartet. Ich weiß gar nicht, warum es bei mir überhaupt drin ist. Ja gut, ich weiß schon, warum es drin ist. Ich musste es mir mal aus Recherchezwecken runterladen. Aber ich würde es auch nie spielen. Es sei denn, davon ist mein Leben abhängig oder das Leben von mir mittelmäßig bekannten Leuten. Aber nein, ich weiß es nicht. Also Dota gehört zu den Spielen, mit denen ich eine bestimmte Emotion verbinde, was wir gleich noch in unserem Hauptthema besprechen werden in dieser Sendung. Und da ist Dota ein klarer Punkt für eine eher negativere Emotion. Und mit dieser Überleitung machen wir auch gleich weiter. Es wird emotional, liebe Freunde. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Emotionen, Emotionen. Es wird emotional hier bei Cowabunga Play. Und wir haben überlegt, wie gehen wir da vor? Das Ganze hat ja eine Geschichte, eine Historie, die weit zurückreicht in die Philosophie. Wir beide sind aber eher wissenschaftlicher Natur, ja? Eher orientiert an Menschen wie Charles Darwin oder zuletzt Paul Ekman, der die 7 Grundemotionen aufgestellt hat. In den 70er Jahren sind diese von ihm dann entworfen worden und die haben wir uns erarbeitet. Jeder für sich erstmal und ich bin gespannt, was du so zum Thema Freude nennen kannst. Freude im Videospiel. Hast du schon mal Freude erlebt? Ja, der geneigte Zuhörer wird sicherlich schon festgestellt haben, dass mir persönlich wenig Freude macht. Umso überraschter war ich dann, dass ich doch was finden konnte. Oder zumindest etwas den Begriff Freude umreißen kann. Ich habe es jetzt nicht an einem bestimmten Spiel festgemacht, sondern Freude im weiteren Sinne ist für mich eigentlich, um es dann doch mal wieder etwas spezifischer zu machen, sogenannte Partyspiele. Das ist nicht nur die Freude, die mir das Spiel bereitet, sondern die Freude, die man am Spiel hat, in Interaktion auch mit seinen idealerweise im Raum vorhandenen Freunden. Denn das sind ja quasi die Brettspiele der neuen Generation, die dann auch die Leute verbinden und die dann auch Spaß machen und die dann auch zu einem vergnüglichen Abend seinen Teil beitragen. Und entsprechend ist das für mich so nicht der Freudeansatz. Spiel und Spaß sozusagen. zusammen. In der Tat. Ja, ich halte das ähnlich. Also mir ist jetzt auch kein Spiel eingefallen, wo ich sage, oder kein Spielemoment eingefallen, wo ich sage, das hat mir jetzt Freude bereitet, sondern eher Freude durch Humor beispielsweise. Die Monkey Island-Reihe, Teil 3 insbesondere, ist ein einziges Freudenfest, weil so viele Witze aufeinander folgen, die mich einfach zum Lachen bringen. Das war so meine Überlegung, die dahinter stand. Also immer wenn es witzige Momente gibt, was leider viel zu selten ist in Videospielen, Ja. da kommt dann noch Freude auf, ja. Und Die sprichwörtliche Freude. die sprichwörtige Freude. Und was ich auch sagen kann, wenn es so ein Flow-Gefühl gibt. Zum einen bei Spielen wie Hotline Miami, ist klar, wenn man immer wieder sich reinsteigert und dem zuvor geht natürlich noch eine andere Emotion, nämlich Wut oder Ärger, aber die Freude, etwas geschafft zu haben und immer weiter voranzuschreiten, ohne größere Hürden, ist eine feine Sache. Open-World-Spiele, dasselbe. Wenn ich mich in einer großen Welt befinde, wo Atmosphäre so dicht ist und ich quasi wie im Rausch mich von einem Ort zum nächsten bewege und dort loote und immer die tollsten Sachen mir dabei aneigne und das Ganze ja atmosphärisch mich noch hält, dann empfinde ich Freude. Also eigentlich jedes große Open-World-Spiel der letzten Jahre, zum Beispiel Skyrim, Far Cry 3 und 4, da ertappe ich mich dann doch dabei, wie ich wirklich mich wohlfühle beim Spielen. Ja. Man könnte quasi sagen, jedes gute Spiel bereitet einem Freude. Von daher. Ja, in meinem Fall speziell diese Art von Spielen. Bei dir mag das sicherlich anders sein, aber also beim, sagen wir mal so, bei einem Fußballspiel würde ich wahrscheinlich weniger Freude empfinden, auch wenn die Atmosphäre dort dementsprechend gut ist. Ein gefühlloser Eisklotz. Genau. Unglaublich. Ja, was folgt auf die Freude? Ganz klar, die Trauer. Logisch. Ja. Ja, da mal ein Spielemoment vielleicht. Ist eigentlich einfacher, oder? Es ist einfacher. Auch hier könnte man sich entweder am Spielekontext halt entlanghangeln, dass man wirklich ein Element aus einem Spiel nimmt, storybezogen, der einen traurig macht. Ich habe es aber auch ein bisschen anders, oder bin das ein bisschen anders angegangen. Man könnte jetzt sowas nennen wie der Tod von Aeris in Final Fantasy VII. Wobei ich das war jetzt aber, du weißt ja, fetter Spoiler an der Stelle, ne? Ja, Entschuldigung, aber Final Fantasy VII, wer das noch nicht gespielt hat, der hat auch eigentlich nicht verdient, Kawabanga den Podcast zu hören. Stimmt. Du, der du jetzt der gespoilert gibt, bist, recht. Du bist nicht unsere Zielgruppe. Schalte bitte sofort den Podcast ab. Okay, ja? Ich bin da raus. Jetzt. Gut, also nicht du, sondern der geneigte Hörer. Naja, ich bin ja auch der geneigte Hörer. Stimmt. Ja, also das hat mich aber auch erstaunlicherweise kalt gelassen. Da bin ich der gefühllose Eisblock. Für mich ist eine Trauer eher gleichzusetzen mit einem Gefühl der Leere, die dann entsteht, wenn man ein wirklich großartiges Spiel beendet hat und feststellt, das war's. Ein Spiel, was mich über vielleicht 2-3 Wochen begleitet hat. Jede Spielsitzung hat mir Spaß gemacht, hat mich unterhalten und die Figuren in dem Spiel sind mir ans Herz gewachsen. Wenn ich weiß, das ist zu Ende und es ist kein Spiel, was großen Wiederspielwert hat, einfach aufgrund der Gestaltung, dann ist das so ein Gefühl, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich weiß, das ist vorbei. Wie ein guter Film, der endet und du denkst, ach, der könnte jetzt auch noch 2-3 Stunden länger gehen. Ist es bei einem guten Spiel auch so. Ich habe jetzt für mich als Beispiel mal die Uncharted 3 genommen. Eigentlich nach jedem Teil war das so, dass man sich so ein bisschen dachte, ach, schade, dass jetzt schon wieder vorbei ist. Wo sich andere Spiele ziehen und man möchte doch nur, dass es zu Ende ist, gibt es halt Spiele, die ruhig weitergehen könnten und die aber logischerweise irgendwann ein Ende finden müssen. Und das macht mich depressiv. Ja, das kenne ich durchaus auch. Ich habe tatsächlich auch konkrete Momente, die ich benennen könnte, aber aus Rücksichtnahme und aus Angst, möglicherweise hier zu spoilern, werde ich nur grob umreißen, worum es da geht. Das war zum einen das Ende, ist ein bisschen klischeehaft, das gebe ich zu, weil das liest du, wenn du, ich glaube, Emotionen im Videospiel mal in der Google-Suchmaschine eingibst, an jeder Ecke, aber das Ende von To the Moon. Es war wirklich herzzerreißend. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, und ich kann, darf es nicht, was dort passiert ist, aber ne, also da war ich wirklich den Tränen nahe und vielleicht sogar ein bisschen weiter. Aber das lasse ich der Fantasie unserer Hörer. Ne? Und genauso das Ende, und wir sind eigentlich hier, das stimmt schon, wir sind beim Thema Ende. Immer wenn etwas zu Ende geht, trifft da auch zu. The Whispered World. Wobei, es gab da einen Twist am Ende, wow, der mich dann zu Tränen wirklich auch nochmals berührt hat. Wow. Es waren diese zwei Momente. Und bei Final Fantasy VII damals auch. Ich glaube, das war so das erste Mal. Ja, gut, ich wurde selber seinerzeit gespoilert, schon vor dem Ereignis. Darum hat mich das vermutlich auch nicht so getroffen, wie es der Fall wäre, hätte ich es wirklich erlebt. Ohne die Vorwarnung. Ja. Mich hat's umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Lag ich auf dem Boden, am Trommeln. Nein! Schreikrämpfe. Hilfe. Okay. Ja. Ist ein bisschen, ne? Also wie lange spielen wir Videospiele? Viele, viele Jahre. Und man landet doch immer wieder bei Final Fantasy VII bei den meisten Sachen. Ja, ja. Jede verdammte Emotion kann ich hier Final Fantasy VII zuschreiben. Ja. Und es ist erschreckend, wie wenig dann doch im Gedächtnis bleibt. Auch wenn man immer meint, ja doch, das ist doch so viel da gewesen in der Vergangenheit. Aber wenn man dann versucht, seine Erinnerung zu reaktivieren, nicht so einfach. Ein Gefühl der Trauer beim Spieler zu erzeugen, finde ich durchaus schwieriger als etwas wie Angst oder auch Freude. Weil ja. Trauer muss man wirklich schon eine Geschichte haben. Genau. Die wirklich, und auch Figuren, die einem interessieren und nahe gehen. Und das ist bei einem Spiel wesentlich schwerer, finde ich, als bei einem Film beispielsweise. Also deswegen gar nicht mal so überraschend, dass da nicht auch wirklich so viele Elemente einfallen. Gut, natürlich mag sein, jede Menge Spiele, die man noch nicht spielen konnte, die Storys tragen, die wir vielleicht nicht kennen, aber Trauer ist schwer. Und vielleicht auch gut, denn wer möchte schon bei seiner Freizeitbeschäftigung, beim Hobby, bei Spiel und Spaß, was Videospiele ja sind, nicht wahr, traurig gemacht werden. Weiß ich nicht. Also Leute, die Papers, Please spielen und das toll finden, die vielleicht, ja, aber... Die werden traurig beim Spielen. Genau. Das, ja. Ja, ich weiß nicht, also... Mein Leben ist so schön, ich muss mich ein bisschen durch meine Spiele runterziehen lassen. Ja, ich finde, das kann auch eine bereichernde Erfahrung sein, sich mal da rein zu begeben, in die Trauer, in unserer Häppchen- und gut, viel Gut-Gesellschaft, ja. Immer gute Laune, Spaß, Freude. Ja, wer braucht das denn schon? Ja. Da werde ich wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich werde richtig sauer. Kennst du das, wenn du richtig sauer wirst? In so einem Spiel ja, auch? Ja, ja. Da werde ich zum Wutbürger teilweise bei manchen Spielen. Also da, und jetzt mal wirklich harte Fakten. Es gibt Spiele, die haben, und das kennt vermutlich jeder, haben schon zu erheblichem Sachschaden in den eigenen vier Wänden geführt. Gerade bei mir. Und logischerweise gibt es bei der Emotion Wut für mich auch nur ein einziges Spiel, was über allen anderen Ton, was mich wütend macht. Und zwar FIFA. In jeglicher Ausführung der letzten Jahre. Es gibt wirklich nichts, was einen vergleichbaren Zorn in mir heraufbeschwört, der mich zu, ich habe es ja schon gegoogelt, zu wirklichen Tobsuchtsanfällen getrieben hat. Joypads zerstört, meine schöne Gamersessel hat erheblichen Schaden davon getragen. Ja, sowas entsteht einfach, wenn, ja, warum entsteht sowas? Vielleicht kannst du mir da helfen. Ich werde einfach wütend, wenn ich meine Dinge zu kontrollieren und sie dann doch nicht kontrollieren kann. Natürlich liegt das im Kern deiner Persönlichkeit begründet. Aber es ist tatsächlich auch bei mir so, immer wenn man das Gefühl hat, hier ist etwas nicht fair, hab doch alles richtig gemacht, dann steigt in mir Wut auf. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob es nicht vielleicht so ist. Vielleicht hast du ja in der Stelle auch alles richtig gemacht und das Spiel war tatsächlich das blöde Dreckschwein, was da alles falsch gemacht hat, ja? Natürlich. Irgendwelche hintergründigen Bugs, die da laufen oder ein abgekattertes Spiel. Wer weiß das schon? Der Hock spricht ja auch immer gerne von der FIFA-Mafia und dem Nintendo-Faktor. Ja, siehst du? Und das kann man ja auch durchaus mal so stehen lassen, denn bei FIFA wissen wir ja tatsächlich jetzt auch seit den letzten Installationen, dass es das FIFA-Momentum gibt. Also, dass eine Mannschaft einen Boost erfährt, wenn bestimmte Kriterien eintreffen. Man liegt mit einem Tor zurück, man schießt dann ein Tor und die Mannschaft kriegt einen sozusagen psychologischen Boost, was ärgerlich ist, weil es ja halt nicht einfach die Spielstärke der Spieler widerspiegelt, sondern das Spiel versucht in dem Fall ja realistisch zu sein und Psychologie zu simulieren. Tja. Ja, eigenen Figuren. Wahnsinn. Tja, ärgerlich, ein Ärgernis. Bei Hotline Miami 2 war es bei mir ähnlich, wobei da ist das Spiel definitiv schlecht designt gewesen. Du kommst in einen Raum rein, den du nicht ersehen kannst und wirst erschossen. Das ist doch nicht fair. Das ist doch einfach unfair. Und da kann man doch einfach nur wütend werden darüber. Und darum habe ich es auch noch nicht durchgespielt. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin jetzt im vorletzten Level oder so. Ich habe keinen Bock mehr. traurig. Die Frage toll ist, gemacht. Ist ja auch immer wieder, inwieweit Programmierer auch solche Wutstellen ins Spiel übernehmen. Ob das eine gewisse, ich meine, gerade bei den heutigen Retro-Spielen, die ja auch bewusst extrem schwer gehalten werden, ist es eine Sache. Aber ob das nicht so ein bewusstes Stilmittel auch ist, bestimmte Stellen so unfair zu machen, dass man sich entsprechend aufregt und noch mehr in das Spiel vielleicht reingezogen wird. Das die Grenze war ja, das war ja auch ganz gut, im ersten Teil war es perfektioniert. Also du hast halt immer bis zu einem gewissen Moment gespielt, warst dann richtig wütend, hast aufgehört, aber du hattest wieder Bock weiterzumachen. Und da hast du es halt mal einen Tag liegen lassen oder so und dann hast du wieder angefangen. Und beim zweiten, es ist einfach nur, es ist nicht fair. Das erste Spiel war schaffbar. Und das zweite ist, wie gesagt, ich finde auch schlecht designt an manchen Stellen. Tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss, für mich persönlich. Aber irgendwann werde ich da wieder anfangen und werde mich dann wieder aufregen und mal gucken. Aber das war das wirklich das Letzte, wo ich mich wirklich richtig, wo ich wirklich wütend war. Also da wäre auch beinahe mein Pad geflogen. Aber ich bin dann doch nicht so impulsgesteuert. Ich habe meinen Impuls unter Kontrolle. Ich sehe da nur Geld, was gegen die Wand fliegt. Und da kann ich mich dann beherrschen an der Stelle. Nein, das ist tatsächlich so. Ich weiß auch, was ich da tue, während ich es tue. Aber das spielt keine Rolle. Diese Wut, die muss raus. Und demnächst halt FIFA nur noch in Barfuß. Weil das angeblich ja die Energien, die Negativen aus dem Körper rauslenkt, wenn man auf kalten Grund steht. Oder du hängst dir einfach einen Boxsack auf und schlägst dann dagegen. Vielleicht. Ja. Neben unfairen Spielmechaniken sind gewisse Charaktere und deren Design für mich auch ein Problem. Zuletzt natürlich in Sleeping Dogs dieser dämliche Wei Chan oder Chan. Also mich hat selten eine Spielfigur so abgeschreckt auf seine... Ach, der war so ekelhaft, die Stimme war schrecklich, der sah bekloppt aus, der war einfach nur ein blöder Schweinehund. Bist du oberflächlich? Nein, eben nicht. Auch die Dialoge und was er von sich gegeben hat, ja? Also ich habe ja schon Einblicke in seine dämliche Psyche bekommen. Die war so ätzend. Beim Spielen, ich habe wirklich gedacht, boah, du, ich hasse dich. Ich hasse dich. Keine gute Voraussetzung für ein Spiel und den Spielgenuss. Nee, das war nicht mein Fall. Und das war ungewollt, ja. Ich glaube nicht, dass die Spieldesigner da einen Hauptcharakter schaffen wollten, wo ich mich unwohl fühle, wenn ich ihn spiele. Das hat ja selbst Trevor bei GTA 5, das ein mieses Schwein ist, ja. Den habe ich gern gespielt. Aber diesen Typen, ne. Pfui. Pfui. Ja. Ja, krass. Erinnere mich daran, dass ich das auch noch spielen muss. Ja, ich bin gespannt, wie du. Rubrik: Ein Spiel zwei Meinungen mal wieder fortzuführen. Ja. Ja, das wäre interessant. Mal sehen. Aber ich gehe davon aus, dass du ihn auch verachten wirst. Hoch. Ich bin grundsätzlich eher verachtenswert anderen Leuten gegenüber eingestellt. Ja. Also meistens mache ich sie sowieso nicht. Außer dich mochte ich von Anfang an. Aber ich habe gerade das Stichwort Verachtung ins Spiel gebracht und ist jetzt nicht die nächste Emotion auf unserer Tabelle, aber ich finde, es passt ganz gut. Verachtung. Ja, Verachtung ist auch wieder bei mir etwas grob gefasster. Ich empfinde Verachtung für bestimmte Spielmechaniken. Da könnte man auch wieder diesen FIFA-Momentum zum Beispiel erwähnen. Aber ich im Speziellen habe mich jetzt auf eine Sache versteift, die ich wirklich verachte und die mich dann auch dazu bringt, Spiele zu beenden. Der schon öfter von mir beschriebene Zeitdiebstahl. Wenn ich ein Spiel sehe und ich erkenne, die Mechanik dahinter besteht nur darin, quasi, dass ich meine Zeit verschwende, weil ich etwas tue, was mich spieltechnisch nicht weiterbringt, sondern nur noch die Statistik ein bisschen schöner macht oder mir eine schickere Rüstung beschert, wie bei Diablo zum Beispiel der Fall. Damit kann ich nicht anfangen. Wie gesagt, das ist eine Sache, die ist sehr subjektiv natürlich, wie alle Emotionen. Es gibt viele Leute, die finden das super, die machen das gerne, aber für mich ist das absolut, da denke ich mir doch, warum soll ich das jetzt tun? Ja, also. Das sind die ganz schlimmen Momente des Spielens. Das darf nicht passieren. Dark Side of Videogaming. Ja. Bei mir steht ein Spiel und ich möchte gleich den Ekel anschließen, weil es sich so ein bisschen ergänzt, würde ich sagen. Und nenne mich verweichlicht oder eine Pussy, wie man so schön sagt. Die Folterszene in GTA 5 fand ich, also das fand ich verachtenswert. Ich fand das ekelhaft und verachtenswert. Ekelig, also unverachtenswert. Ich finde, ja. Ich weiß ja, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Hä? Trevor, was ist, also es soll Trevor nochmal charakterisieren und so weiter. Und ja, und dieser Seitenhieb auf diverse Foltermethoden der amerikanischen Regierung, bla bla bla, etc. Aber nee, das wollte ich nicht sehen. Das mit diesem Lappen und dem Wasser, schrecklich. Du konntest ja selber aussehen, also, was du tust. Ja, du hättest das ja nicht entsprechende. Naja, ich musste mich ja für was entscheiden. Kam doch eh alles dran, oder? Ja, du hättest theoretisch auch dreimal die Rohrzange nehmen können, wenn ich mich nicht täusche. Ach so, das habe ich wohl nicht. Weil du nämlich auch doch ein Leidensvoyeur bist und sehen wolltest, was passiert bei den anderen Elementen. In dem Fall wirklich nicht. Ich wollte das, hätte ich auch gerne, das war einfach überflüssig. Ja, du bist ziemlich konservativ. Ja, manchmal schon, ja, aber bei so Sachen wie Hatred, ne, das war eine andere Geschichte. aber hier, nee. Ja, das ist grenzwertig, da stimme ich dir schon zu, das ist wohl wahr. Zumal der Typ ja auch, der da gefordert wurde, jetzt nicht jemand war, wo man sich dachte, der hätte das verdient, sondern das war ja einfach nur ein armer Hanswurst. Genau, also das war wirklich ein armer Hanswurst. Naja. Gut. Hast du was? Selber bei Ekel habe ich in dem Sinne nichts. Auch schwierig. Wenn man jetzt so Spiele nimmt, die aufgrund von Horrorelementen einen gewissen Ekelfaktor haben, ja gut, aber dass ich mir wirklich dabei denke, boah, ist das jetzt eklig, hatte ich so gesehen eigentlich noch nicht wirklich. Ich meine, keiner sieht gerne bei God of War diese riesige, hässliche Bubble-Monster mit den 20 Brüsten, das ist nicht schön, aber jetzt... eklig. Ich musste jetzt auch nicht die Augen zu machen und blind dagegen kämpfen, also na, Ekel, ich bin hart gesotten, also da muss schon, das Spiel muss erst noch erfunden werden, das mich ekelt. Okay. Also, was mir gerade noch einfällt, The Walking Dead Season 2. Du hast es noch nicht gespielt, ne? Nein, bis jetzt noch nicht. Da gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo man sich versorgen muss selbst. Mit Nadel und Faden. Eklig. Schon eklig. Für Leute, die es gespielt haben, die wissen, was ich meine. Das fand ich schon, ja, bisschen heftig. Bei solchen Sachen kann man natürlich dann auch erwähnen, im Sinne von Ekel, die, nennen wir es mal, Augenoperation in genau. Dead Space. Ja, Dead Space. Komm, da hast du dich auch, das okay, konntest du das hat einem natürlich dann auch die Fingernägel hochgerollt, also Fußnägel. Ja. Ja. Das ist schon... Ja, das wo war, wir das gerade bei Dead Space sind, kann man ja gleich auch vielleicht schon in die letzte Rubrik, die letzte Emotion eintauchen und vielleicht so auch die einfachste Angst. Und ich finde, da haben wir schon relativ viel zugesagt bei unserem Podcast mit dem Thema Horror. Ja, ich werde das auch verlinken, das habe ich mir auch so notiert. Ich denke, das sollten sich interessierte Hörer anhören. Ja, also zu Dead Space habe ich da ausdrücklich meine Meinung gesagt. Ich habe auch noch PT erwähnt, was ich bis jetzt auch nicht weitergespielt habe, weil das wirklich stressig ist und ich auch nicht weiterkomme, weil ich zu blöde bin. Aber Dead Space ist halt das Spiel, was mir wirklich Angst gemacht hat, wo ich wusste, wenn ich das anmache, dann ist wieder der Grusel garantiert. Und damit einhergehend auch die Angst, die ja auch dann noch ein wenig verfolgt, selbst wenn das Spiel aus ist. Und wie ein guter Horrorfilm packt einen das halt dann bei den richtigen, packt einen das richtig. Ja, es ist, wie du sagst, wahrscheinlich die am einfachsten zu erzeugende Emotionen in einem Spiel. Und aber ja, diese Nachhaltigkeit, die du gerade erwähnt hattest, die fehlt leider dann doch, ne? Also diese, wenn man so einen einfachen Scare-Jump nimmt, da schafft es auch so ein billiges, in Anführungszeichen, billiges Indie-Spiel, mir einen Schrecken einzujagen, indem es mir irgendwie Fratzen vor die Kamera wirft. Aber so wirklich so eine Grundangst, wenn man das Spiel ausschaltet, die nachhaltig ist, die ist sehr selten. Davon würden wir uns mehr wünschen. Schade eigentlich. Wir haben aber tatsächlich noch eine Emotion ausgelassen. Oh, wirklich? Die Überraschung. Ja, das überrascht mich jetzt aber. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Überraschung. Ja. Ja. Ich glaube, ich war vom Bioshock überrascht. Das Ende hat mich. Ja, doch, da war ich überrascht. Habe ich nicht so mit gerechnet. Ich habe Überraschungen auch eher wieder grob gefasst. Für mich ist eine Überraschung ein Spiel, von dem ich nicht viel erwarte, was mich dann von vorne bis hinten gefangen nimmt und nicht mehr loslässt. Das ist ein Spiel, was ich mir holte und sagen wir als Beispiel, ich habe mir einen Schwung von Spielen geholt und da war Hitman Absolution dabei, wo ich nie ein Hitman-Spiel gespielt habe und ich dachte mir, ja komm, für die schmale Mark kaufst du dir das. Dann habe ich das gespielt und hätte es am liebsten nicht mehr beendet. Oder ich hätte halt gern weitergespielt und das hat mich dann überrascht. Ich war von mir selbst vielleicht überrascht, dass mich das so, so einen Spaß macht. Geht ein wenig auch einher mit der Definition, die ich vorhin benutzt habe, für Leere und Trauer. Wenn ein gutes Spiel beendet ist, ist man ein wenig traurig, aber genauso ist es halt auch für mich eine Überraschung, dass man überhaupt traurig ist, dass das Spiel, dass man darüber traurig ist, dass das Spiel zu Ende geht. Ist in der Regel dann die schönste Überraschung, wenn es ein Spiel war, bei dem man es nicht erwartet hat. Kannst du mir soweit folgen? Ja. Ich kann dir folgen und lass das mal so lose gelten. Aber ja, okay. Danke. Okay. Aber so aufgrund der Geschichte fällt dir da ein Spiel ein, wo du denkst, das ist ja ein Twist, also den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Was eine Wendung quasi. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass es viele gute Spiele gibt, aber wenig Spiele mit überragenden Storys. Und du brauchst schon eine sehr gute bis überragende Story, um wirklich dann auch überrascht zu werden. Mhm. Dass man sich wirklich denkt, hoppla. Wenn ich da jetzt so in meinem kurzzeitigen Gedächtnis wühle, in dem sich aktuell eigentlich auch nur Minecraft befindet. Ich war überrascht, dass Steve eine Frau war. Ja, bei uns bei Quatschcraft. Aber ansonsten hatte ich jetzt in letzter Zeit keine großen Überraschungen, nein. Tja, muss das Medium vielleicht noch ein bisschen, braucht es noch ein paar Jahre. Ja, oder ich muss einfach nur andere Spiele spielen. Das kann sein. Aber auch ich, der sehr viel storybasierte Spiele spielt, ja, mir fällt da auch nicht wirklich viel zu ein. Aber ja, dann doch lieber vielleicht doch eher noch der Film, der da einen überrascht. Ja. Wir sind durch mit den Emotionen. Und wir haben, so als Fazit kann ich sagen, uns schon Mühe gegeben, was zu finden, aber es ist wirklich nicht einfach, so auf Kommando sich zu erinnern, finde ich. Verzeihung, da habe ich mich gerade verschluckt. Das war zu viel. Das war wirklich zu viel. Das ist richtig. Spiele. Ja, vergiss es einfach. Ab meinem Husten kannst du mich ignorieren. Ja. Aber gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Ich denke, es ist aber auch immer so etwas, was immer mal wieder aufs Tablett kommt hier bei uns, denn immer wenn man sich über ein Spiel unterhält und da auch ein bisschen in die Tiefe geht, wird man zwangsläufig emotional, finde ich, wenn man sich für das Medium begeistern kann, wohlgemerkt. Und so werden wir euch noch viele Emotionen bieten, die ganze Palette, in erster Linie Bandbreite aber gut. Der Emotionen. Genau. Und das war's, ne? Letzte Worte von dir? Nee, ich bin nur milde überrascht von meiner Verachtung gegenüber FIFA, die ich zum Ausdruck gebracht habe, aber ansonsten alles gut. Schön, schön. Schauen wir doch mal, was wir alles so gespielt haben in den letzten Wochen. 16-Bit Marlo, sag mal, was gab's bei dir? Hm? Ja, das wird ja inzwischen zum Running Gag, dass ich eigentlich meinem Namen absolut gar keine Ehre mehr mache, sowohl was den Back-to-Bits-Sektion angeht, als auch das Spiel im Allgemeinen. Ich habe wieder erschreckend wenig geschafft. Allerdings, und das hatte ich ja auch schon im Quatschkraft erwähnt, Mortal Kombat 10 Da habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut, als großen, großen Fan des Vorgängers. Generell der Spielreihe, aber gerade der Vorgänger hat ja wirklich neuen, frischen Wind gebracht in die Serie. Und Teil 10 setzt da mehr oder weniger nahtlos dran an. Die vielen Spielmodi wurden beibehalten, es wurden einige hinzugefügt. Der von mir hochgeschätzte Story-Modus ist beibehalten worden und bekommt eine neue Story. Die Fatalities sind vorhanden, es gibt Brutalities, es gibt leider keine Friendships mehr und keine Babalities. Okay, damit muss man sich arrangieren, dafür gibt es Brutalities, die meiner Ansicht nach unmöglich auszufüllen sind. Wir haben ja dieses tolle Gimmick eingebaut bei den Entwicklern, dass man viel Pay-to-Win betreiben kann. Man kann sich Boni freischalten, man kann sich Figuren freischalten, man kann sich auch Easy Fatalities freischalten. Man bezahlt einen gewissen Betrag und muss dann, um den Finish auszuführen, nur noch L2 und Dreieck in der richtigen Entfernung gedrückt halten. Und schon wird der Finish aktiviert. Also ich finde, wer nicht in der Lage ist, ein Fatality-Kommando auszuführen, der ist generell falsch bei Kampfspielen. Hätten sie allerdings Easy Brutalities angeboten, das wäre was anderes gewesen, weil um diese Dinger zu machen, muss man im Kampf verschiedene Elemente erreichen. Zum Beispiel, greif nur mit hohen Schlägen an, deine letzte Aktion muss ein Einfrierungsstrahl sein und dann mach dies und das. Dann führt er diesen Brutality aus und die sind auch spektakulär, aber ich habe davon noch nicht einen hinbekommen, weil ich es ja noch nicht wirklich versucht habe, aber eben auch, weil die mir so schwer erscheinen und deswegen, da wäre das sinniger gewesen. So, ansonsten hat sich vom Spiel nicht wirklich viel getan. Es ist halt wie Teil 9, nur in manchen Sachen ein wenig ja, schlechter, möchte ich nicht sagen, aber es hat nicht mehr diesen Wow-Faktor wie damals bei Teil 9, weil man es schon kennt. Die Grafik ist aufgehübscht. Die Story ist wieder cool, nicht so cool. Ja, also wie gesagt, wer Teil 9 mochte, der kann sich Teil 10 bedenkenlos kaufen. Muss aber auch bedenken, dass er, wenn er sich Boni und DLC runterladen möchte, das nicht mit einem deutschen Account machen kann, weil das Spiel in Deutschland ja natürlich indiziert worden ist. Das heißt, wenn man sich die... ich habe ja zum Beispiel den Pre-Order-Bonus Goro als DLC. Da muss ich mir einen neuen PlayStation Network-Account machen, der nicht in Deutschland ansässig ist. Österreich zum Beispiel. Damit ich dann diesen Bonus runterladen kann. Doof ist, wenn man schon angefangen hat zu spielen, die Story durch hat und das dann erst liest, weil der neue Account natürlich auch entsprechend nicht auf den Speicherstand zugreift, den man mit dem anderen Account hatte. Also kann man wieder von vorne anfangen. Okay. Ja. Klingt gut. Ja, wie gesagt, Mortal Kombat, da gibt es nichts dran auszusetzen. Beste Prügelspielreihe, die es gibt. Besser als Street Fighter oder Tekken oder was weiß ich. Mortal Kombat. Ich habe mir The Last Tinker auf meinen PC installiert. Ein kleines Indie-Spiel, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, ist so ein bisschen inspiriert von Jump'n'Runs der 64er-Ära, würde ich sagen. Spielt sich aber eher wie ein Assassin's Creed für Kinder, ohne dass man rumklettern kann. Und man spielt einen kleinen Affenjungen, einen sogenannten Tinker, in einer Welt, die sich nach Farben sortiert, beziehungsweise es gibt verschiedene Menschenschläge oder na, es sind keine Menschen, es sind Wesensschläge, die jeder einer bestimmten Farbe zugehörig sich fühlen. Und ja, diese Welt ist bedroht von der Bleiche, der sogenannten, und als Tinker hat man die Möglichkeit, die unterschiedlichen Stärken der Farben zu absorbieren und die Bleiche zu bekämpfen. Man muss dazu sagen, es ist ein kleiner Seitenhieb auf politische Diskussionen wie Toleranz und so weiter. Also die farblichen Völker verstehen sich natürlich nicht. Blau, Rot und Grün und so weiter mögen sich nicht so wirklich, ecken aneinander an und ja. Und durch die Bleiche hat man halt einen gemeinsamen Feind, den es zu bekämpfen gilt. Und man muss die Farbe ins Land wieder zurückbringen. Ja, spielt sich ein bisschen auf Schienen. Man muss prinzipiell wie bei Assassin's Creed nur eine Taste drücken und der kleine Affenjunge Tinker hüpft durch die Gegend. Und ja, mir macht Spaß, ist jetzt nichts Besonderes, aber so als kleines Farbtupferl ganz nett nebenbei. Ja. Cool. Ja, ansonsten, yeah. Ich nehme an, du bist fertig, oder? Okay, ansonsten. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Wer und ich kann es nicht oft genug sagen, sich die Zeit genommen hat und Quatschschlaf genossen hat, der sieht oder hat vielleicht auch gesehen, womit ich ansonsten meine Zeit ein wenig verbracht habe, nämlich mit Minecraft. Nicht nur mit Quatschschlaf, sondern auch damit die Welt, in der wir uns bewegen, ein wenig aufzubauen. Und gerade da hatte ich in den letzten Wochen noch einige Großprojekte, ich sag nur Rainbow Road oder Windmühle, die das Ganze dann doch ein bisschen zeitintensiver waren für jemanden wie mich, der jetzt auch nicht der Minecraft-Crack ist. Also ich baue da keine Gebäude aus dem Kopf, sondern ich benutze auch Vorlagen. Aber das im nicht-kreativen Modus zu bauen, ist ja auch mitunter schon relativ zeitaufwendig. Nichtsdestotrotz umso befriedigender, wenn man dann ein wirklich schönes Gebäude erschaffen hat. Und damit habe ich meine Zeit verbracht in letzter Zeit und damit wird es auch weitergehen. Ich habe diverse neue, spannende Projekte vor, unter anderem eine asiatische Pagode, die größenmäßig nochmal alles in den Schatten stellt, was ich bisher gebaut habe. Und da bin ich mal hoch gespannt, ob ich das hinkriege. Und eventuell kann man die schon bei der nächsten Session, die wir haben werden, möglicherweise Episode 7 oder 8, bei YouTube schon mal begehen. Ja, ich freue mich auch, diese Welt dann endlich auch meinen eigenen zu dürfen. Sobald du entsprechend dir ein Haus gebaut hast, du bist ja aktuell nur so eine Art... Ich habe mir ein Haus gebaut. Das ist ja wohl eindeutig. Es fehlt nur die Tür vielleicht. Wie du vielleicht schon gesehen hast, hast du auch schon Hausbesetzer in diesem Haus. Deswegen vielleicht sollst du dich erstmal darum bemühen, das auch wirklich entsprechend besetzungssicher zu machen. Sonst kommen nur noch mehr von diesen abenteuerlichen Gestalten. Na gut. Ja, all das könnt ihr dann bei Quatschcraft sehen. Werde ich nochmal verlinken. Ich habe auch noch Metro Last Night gespielt. Und muss sagen, es ist ganz okay. Ich habe den Vorgänger gespielt, der hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich hatte immer das Gefühl, das Waffenhandling war da irgendwie nicht befriedigend. Da hat noch der Wumms gefehlt. Das ist richtig. Der hat der Wumms gefehlt. Das hat mir irgendwie die Freude dran genommen. Das macht Last Night meiner Meinung nach ein bisschen besser. Und was man auch hat, das einen schon gruselt. Es ist wirklich eine erschreckende, unwirtliche Welt, diese Metro-Katakomben-Station. Und schön ist auch, dass man häufiger mal rauskommt. Was ein bisschen nervt, ist, dass natürlich oben alles verstrahlt ist, weil die Welt ja atomar verseucht wurde. Und da muss man immer eine Gasmaske tragen mit einem Filter und ist da ein bisschen in Zeitdruck. Ich hasse es, unter Zeitdruck zu spielen. Das ist nicht meins. Ich liebe es, mir die Welt anzuschauen und ganz gemütlich in jede Ecke zu gucken. Das fällt da ein bisschen flach. Da ist man immer auf der Hatz. Ist so gewollt, das weiß ich, klar. Aber stört mich persönlich. Ansonsten wirklich sieht es famos aus, großartig vertont. Man kann innerhalb der Wohnstation sehr viel sehen. Da gibt es ein ganzes Theaterstück, was aufgeführt wird. Oder naja, es ist so eine Show, und wo man unterschiedliche Leute sich anschauen kann, die da Aufführungen machen, Künstler. Wenn man das möchte, muss man nicht. Man kann auch einfach weitergehen. Sehr lebendig, sehr schön. Und ja, ich würde schon einen Daumen hoch geben für Freunde anspruchsvollerer Shooter. Interessant. Also ich hatte das Spiel ja, oder ich habe es ja nach wie vor, ich hatte mir damals für die PlayStation 4 diese beiden HD-Redux-Versionen geholt und war ja auch sehr begeistert. Das war ja meine Metro-Phase. Ich hatte das Buch gelesen, Metro 2033 und auch dann direkt den Nachfolger, Metro 2034. Und dann das Spiel gespielt, den ersten, was ich wirklich super fand. Ich bin ja, wie du ja vielleicht weißt, kein Shooter-Freund. Der letzte Shooter, den ich davor gespielt habe, war Bioshock Infinite. Und, oh ja. Ja, und davor war der letzte Shooter, den ich gespielt habe, Doom? Nein, nicht ganz, aber zumindest spiele ich wirklich wenig Shooter. Und trotzdem hat es Metro geschafft, mich dazu zu reizen, auch den Nachfolger zu spielen, was ich aber bis heute, knapp ein Jahr später, immer noch nicht gemacht habe. Was schon ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, was du so sagst, motiviert mich ja dann doch mal ein wenig Zeit damit zu verbringen. Ja. Nur Zeit, nicht wahr? Wenn man Minecraft auf dem Computer hat und bausüchtig ist, wie viel Zeit hat man dann? Keine, um die Frage zu beantworten. Nada. Nix. Familie, Freunde, alle muss man ein bisschen hinten anstellen, wenn denn diese Minecraft ruft. Ja, wobei man wirklich sagen muss, das Spiel ist auch nicht so lang, ich glaube 8 Stunden. Ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute, die sagen, ja, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Das ist etwas, was man so nebenbei spielen kann. Mal eine Stunde oder so. Einfach mal der Grusel für zwischendurch sich dem geben. Wenn gruselig ist es wirklich, wirklich ein gruseliges Spiel. Wenn ich jetzt so darüber reflektiere, habe ich mich selten so oft erschrocken in einem Shooter, wohlgemerkt. Klingt spannend. Ja. Hattest du noch was gespielt außer Minecraft? Reicht das nicht? Also, bitte. Na gut, was für eine dumme Frage von mir. Ja, also bitte. Da kann ich ja zu meinem letzten Spiel kommen, was ich intensivst gespielt habe und auch durchgespielt habe und darüber hinaus auch noch weiterspiele, nämlich GTA 5 in der PC-Version. Und ich könnte jetzt darüber referieren, was das Tolles ist und wie großartig das Spiel ist und ach ja, wunderbar, ich bin vollkommen zufrieden. Mache ich aber gar nicht. Stattdessen habe ich eine kleine Liste erstellt mit 10 Dinge, die bei GTA 5 fehlen. 10 Dinge, genau. Und du bist sicherlich hochgradig gespannt, was das für Dinge sein könnten, oder? Ja, ich knabber mir jetzt schon an den Fingernägeln. Das ist ja kaum Aussage. Jetzt halte ich fest. Auf Platz 10, Dreier-Dates mit Trevor, Michael und Franklin. Warum können die drei sich nicht zusammentreffen? Ja, man kann halt immer nur einen anrufen und sagen, ja komm, wir gehen einen trinken. Warum geht das nicht zu dritt? Das wäre doch viel cooler. Ja? Finde ich. Ich habe gerade was getrunken, ansonsten hätte ich dich schon viel eher verbal unterstützt. Ja. Das wäre tatsächlich cool. Okay, dann sind wir da d'accord. Auf Platz 9. Einige Geschäfte begehbar sein sollten. Was für ein Deutsch. Es sollten einfach mehr Geschäfte begehbar sein. Zumindest die, die man sieht. Wie, also so Lebensmittelläden. Es gibt ja vereinzelt sogar diese Läden. Und was mir auch so auffällt, es gibt, da kann man mal reingehen, da kann man mal nicht reingehen. Also da hätte man das Ganze doch gleich schalten können. Ja, das stimmt. Diese popeligen 24-7-Geschäfte, die man da betreten kann, schade. Eine vertane Chance. Die Frage ist, ob das jetzt der Größe des Spiels geschuldet ist oder einfach nur, dass sie sich mal irgendwann dachten, komm, wir müssen noch mal einen Deckel drauf machen. Ja, das ist eine Frage, aber die geben sich so viel Mühe, die Außenfassaden dieser Welt zu dekorieren und so weiter. Da ist es einfach nur schade, dass man nicht reingehen kann. Das ist so vertan. Hätten ja keine Riesenläden sein müssen. Das kleiner Raum hätte ja auch gereicht. Punkt 8 schließt eigentlich direkt dran an. Diese Außenstände, die da sind, mit Sonnenbrillen und so weiter, die Strandpromenade. Es gibt, vereinzelt kann man das machen, dass man sich Sonnenbrillen dort kaufen kann, aber dann auch wieder nicht. Warum denn nicht? Warum kann man denn nicht einfach hingehen und anklicken und sich Gegenstände kaufen? Sonnenbrillen und so weiter. Verstehe ich nicht. Weißt du, was ich meine, ne? Wenn draußen irgendwelche Stände stehen. Schade. Platz Nummer 7. Ich hätte mir gewünscht, dass wenn dieser Hund von Franklin stirbt, auch wirklich tot ist und man sich einen neuen kaufen könnte. Das war sogar angedacht, dass es unterschiedliche Hunderassen gibt innerhalb dieses Spiels. Das haben sie dann aber wieder verworfen. Den Grund weiß ich jetzt nicht, aber das hätte ich mir gewünscht. Es gibt so eine Art Tierhandlung, ja. Dieser Job ist tot, das hässliche Vieh. Und man fährt in diese Tierhandlung und kauft sich einfach einen neuen Hund. Okay, das ist an und für sich nicht schlecht. Auf der anderen Seite, vielleicht spielt die auch gerade so eine emotionale Bindung zu solchen Sachen aufbauen. Ja. Ich erinnere mich an Fallout 3, jetzt nochmal kurz. Wenn da nämlich der Hund tot war, dann musste man den wirklich entweder umständlich nochmal wieder abholen vom Schrottplatz oder er war komplett weg. Das ist ärgerlich gewesen. Bei Fallout New Vegas war das dann erfreulicherweise anders. Da sind deine Kompagnons, wenn sie tot waren, nach einer Zeit wieder aufgestanden, haben die weitergeholfen. Ich finde diese Lösung persönlich besser. Im Zuge eines realitätsnaheren GTAs kann ich deinen Kritikpunkt aber auch verstehen. Und ich finde, du sagst, emotionale Bindungen zum Hund aufbauen, verstehe ich. Aber auf der einen Seite ist es doch viel emotionaler, wenn du einen Hund hast und du musst, der wirklich permanent weg ist, da achtet man doch viel mehr drauf, dass dem Hund nichts passiert. Ja, man hätte jetzt streue ich da noch einen Punkt ein, aber man hätte ja auch sagen können, der Hund verbessert sich in irgendwelchen Punkten. Meinetwegen kann weitere Fährten wittern oder so. Naja. Ja. Gut. Nummer 6, Uhren für Michael. Ich habe keine gefunden. Uhren? Armbanduhren. Gibt's nicht. Das geht, musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Hätte der welche bekommen sollen, oder? Nee, aber ich finde, er hätte welche, man hätte sich Uhren kaufen können, sollen können. Ach so. Okay, es liegen Uhren da rum in den Läden. Warum kann man sich die nicht kaufen? Buh! Ja, das sind allerdings ein berechtigter Kritikpunkt. Ich sag mal so, es ist Kritik auf hohem Niveau, aber das fehlt mir dann doch. Platz Nummer 5. Anwälte. Ich hätte es cool gefunden, dass man sich Anwälte in dieser Welt hätte zulegen können und dann so kleine Verbrechen begehen können und sich der Polizei stellen. Und wenn man einen guten Anwalt hat oder so, dann wird gesagt, okay, das lässt man dann fallen. Auch ein interessanter Gedanke, den man vermutlich etwas tiefer hätte ausformulieren müssen, um das ins Spiel reinzubringen. Aber tendenziell... Ja, also, cool. Wie du sagst, man müsste es tiefer formulieren und man müsste sich da genauere Gedanken zu machen, aber ja, das wäre schön. Punkt 4, einer der wichtigsten Punkte überhaupt bei solchen Spielen, sich hinsetzen können. Einfach mal auf eine Bank setzen, einfach mal auf einen Stuhl setzen. Ist nicht möglich. Warum nicht? In vielen Spielen ist das nicht möglich, ja. Das ist wahr. Dass man bei Minecraft ja auch zum Beispiel extra eine Mod braucht, um sich hinsetzen zu können. Komisch. Ja. Und gerade GTA 5 bietet ja doch so viele Strände und ja. Klippen. Und es möchte ja auch erforscht werden. Ne? Es will ja, dass man dort die Spielwelt auch sieht und erlebt. Also, warum nicht hinsetzen? Platz Nummer 3. Wanderabzeichen. Es gibt in Amerika, es gibt das hier natürlich auch, gewisse Wanderrouten und das gibt es auch in GTA 5. Und ich finde, man hätte halt die Route abgehen können und dann hätte es ein Haus geben können oder wie auch immer, wo man ein Wanderabzeichen sich hätte ausstellen können, lassen können. Gerade da ja solche Spiele auch mit Tonnen von Errungenschaften, Achievements quasi arbeiten, wäre das durchaus auch für Achievement-Sammler interessant geworden. Ja. Ganz klar, diese Bergpassagen, die man da langlaufen oder mit dem Fahrrad fahren kann. Das als Abzeichen im Spiel direkt. Und da schließt sich der Punkt 2 auch an. Rucksäcke zum Wandern. An die man dann die Wanderabzeichen dran machen kann. Genial. Was ich da im Subtext raushöre, das brennt für dich oder du brennst auf eine Wandersimulation. Das wär's. Genau den Wandersimulator. Für mich wäre das das bessere GTA 5 gewesen, wenn man nur hätte wandern müssen. Okay, verstehe. Und auf Platz 1, und ja, das hat mich wirklich ein bisschen geärgert, besuchbare Motels oder Hotels. Wenn ich den ganzen Tag und die ganze Nacht fahre, von der Stadt bis ins tiefste Wüstendörflein, ja, da wünscht man sich doch einfach mal in Hotel oder Motel zu gehen und dort zu übernächtigen. Das wäre doch einfach die Konsequenz gewesen. Warum nicht? Man kann natürlich an ein paar Orten schlafen, aber das ist natürlich dann immer sehr eingeschränkt. Ja. Und vor allen Dingen auch da, die Motels sind ja da. Die sind ja schon da. Man hätte ja nur einen Innenraum designen müssen. Tja. Okay, 10 absolut nachvollziehbare Gründe. GTA 10, 5. Ja, das Spiel sich ankreiden muss, das verstehe ich schon. Und im nächsten Monat fallen mir weitere 10 Gründe, Dinge ein, die fehlen. Seid gespannt. Okay, dann war es das auch schon wieder mit den Spielen, die wir gespielt haben. Und kommen wir zu unserer letzten und brandneuesten Rubrik. Hier für euch der Jingle. Wir kehren zurück in die Vergangenheit. Nun machen wir eine kleine Zeitreise. Wie im letzten Podcast schon erwähnt, gibt es ein neues Format. Und zwar reisen wir mit euch durch die Zeit und fangen mit dem Jahr 1995 an. Schauen uns an, welche Spiele dort erschienen sind, haben uns primär am europäischen Release-Termin orientiert, aber vereinzelt kann es dann doch schon vorkommen, gerade wenn die Spiele hier gar nicht erschienen sind, dass wir Nordamerika oder den Japan-Release-Termin genommen haben. Das werden wir sehen und ich würde sagen, wir starten mal durch. Wollen wir es so machen, dass jeder von uns im Wechsel einen Titel nennt? Denn ich habe dir ja auch die Aufgabe gestellt, welche zu suchen und könnte es sein, dass du andere aufgeschrieben hast als ich. Es ist jetzt übrigens nicht so, dass wir jedes Spiel des Jahres besprechen, sondern wirklich nur die Titel, von denen wir beiden denken, ja, die haben Einfluss auf die Spielewelt genommen. Ja. Und darum, mach du mal den Anfang mit dem ersten Titel. Genau, also ich möchte nochmal sagen, ich habe wirklich relativ viele Titel ausgenommen, die ich persönlich in dem Jahr wichtig fand, zum Großteil auch selber gespielt habe. Mhm. Sind nicht alles gute Spiele, auf keinen Fall. Mhm. Aber naja, wie du schon sagtest, oder hast du es gesagt, ein sehr interessantes Jahr, das Jahr 1995, weil es quasi das Ende der 16-Bit-Ära besiegelte, also der Vorherrschaft der Cartridges und den Vormarsch, the Rise of the PlayStation quasi. Digitale Speichermedien dann natürlich langsam aber sicher die Vormacht genommen haben. Richtig, das erste Spiel. Richtig, es war das Jahr, als die PlayStation 1 hier bei uns in Europa erschienen ist im September. Übrigens für die meisten Leute wie für mich auch noch viel zu teuer damals gewesen. Das war ein Produkt, das konnten sich wirklich nur die Reichsten der Reichen leisten. Ein Luxus, diese PlayStation zu haben. Man hat nur Gerüchte gehört, ein Junge aus der Nachbarstraße hätte jetzt eine PlayStation. Das war natürlich schon nicht schlecht. Ja, so kam es, dass ich die meisten Spiele, die hier auf der Liste stehen, erst ein Jahr später gespielt habe. Oder sogar noch später. Naja, egal. Mein erstes Spiel ist Ark the Lad. Das ist ein JRPG. Klassischer Art und Weise. Auf der PlayStation erschienen, von einer kleinen, unbedeutenden Firma, nämlich Sony. Die waren Mitentwickler und eine Serie, die auch noch einige Nachfolgespiele enthalten hat, ist jetzt kein Knaller, aber es ist ein Rollenspiel, was auch so ein wenig den anfänglichen Rollenspielboom auf der PlayStation 1, der damit übernommen wurde von dem Super Nintendo, aufrechterhalten hat. Jawohl, mein erstes Spiel ist Command & Conquer und gleichzeitig der Beginn meiner Strategiespielerkarriere, die genau mit diesem Titel begonnen hat und auch den Abschluss gefunden hat. Command & Conquer sollte man eigentlich kennen, wenn man sich für Spiele interessiert. Ein Militärstrategiespiel, man sieht sich von oben bzw. seinen Cursor und befehligt diverse Einheiten. Das Ganze ist in einer Geschichte eingebettet und hatte damals schon so Cutscenes mit echten Schauspielern und die lohnen sich heute noch. Die sind sehr, sehr witzig. Damals übrigens habe ich sie nicht als witzig erlebt, sondern es hat das schon sehr ernst genommen, was da so gesagt wurde. Ich habe den Humor dahinter nicht so wirklich gefasst. Das war ja auch ein recht ernstes Spiel. Glaube ich, dann auch den ersten Teil, wo sie dann für Deutschland extra die Spielfigur ändern mussten, dann sogar die Story ändern mussten, weil in dem Original gab es ja menschliche Soldaten und in Deutschland mussten dann Robotersoldaten genommen werden. Und entsprechend musste dann auch die Story ein bisschen umgeschrieben werden, dass diese Personen dann auch Roboter sind und keine richtigen Menschen. Ja, ganz schön aufwendig, wenn man sich genau bedenkt. Auch so Geräusche, wie wenn sie vom Panzer überfahren werden, da kam dann wie so ein Zerdrücken einer Getränkedose und im Original natürlich dann Schreie. Also Kleinigkeiten. Auf jeden Fall ein sehr prägendes Spiel. Ja, mein nächstes Spiel ist nicht prägend gewesen, aber eine Reihe und auch damals technisch für mich natürlich spektakulär zum Ansehen, Battle Arena Toshinden 2. 3D-Prügler, heute ähnlich wie andere frühe 3D-Prügler quasi unspielbar, weil es einfach fürchterlich aussieht, aber durch auch, dass es dem Namen halt gerecht wurde, Battle Arena. Man hat in einer Arena gekämpft, was jemand auch fallen konnte. War das schon mal was Neues. Natürlich neben der 3D-Komponente, die an sich schon bahnbrechend war. Ja, habe ich auch gern gespielt, erinnere ich mich mit Wonne zurück. Genau dasselbe gilt auch für das Spiel Vollgas oder Full Throttle genannt, ein LucasArts-Adventure-Spiel mit so einer Biker-Attitüde. Sehr klassisch, sehr lustig und ja, hat auch die Zeit überlebt, auch heute noch wirklich empfehlenswert. Und das ist das Schöne bei diesen ganzen Adventure, 2D-Adventuren vor allen Dingen, mit den großen Sprites und den schönen handgezeichneten Figuren und Hintergründen auch heute noch zu gefallen wissen. Mein Geheimtipp für euch. Ist übrigens mäßig, glaube ich, verkauft worden, gilt aber unter Fans als kultig. Your turn. Zwei Sachen, die ich jetzt mal kurz zusammenpacke, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie mit dem Buchstaben B beginnen. Zum einen der Shooter Bioforge von Origin ist halt seinerzeit ein, ja, ich möchte nicht sagen revolutionäres Spiel gewesen, aber schon eins Spiel, das mehr oder weniger starke Elemente auf die Story aufgelegt hat, was bei einem Spiel dieser Art eher ungewöhnlich war, behaupte ich jetzt mal. Und technisch dann auch ansprechend, also seinerzeit nicht voraus, aber schon durchaus ja, starkes Material. Und starkes Material gab es dann auch noch in Being, eine legendäre Wirtschaftssimulation, würde ich mal sagen. Es geht darum, ein Krankenhaus zu managen, aber tatsächlicher Verkaufsschlager oder Argument waren dann doch mehr, dass das Ganze mit schlüpfrigen Details nicht gespart hat. Also es war schon ein sehr ein Spiel, was auf eine Erotik-Komponente gesetzt hat im Comic-Look und dadurch natürlich sich verkauft hat. Sex Sells in dem Fall auf jeden Fall, denn tiefe Wirtschaftssimulation hat man da jetzt nicht in dem Fall gehabt. Ein pikantes Machwerk, genauso wie sein Nachfolger Wet the Sexy Empire. Auch großartig. Das, spiel ich, das hat tatsächlich sogar eine leicht wirtschaftliche Komponente. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Das mal kurz verteidigen. Habe ich auch gern gespielt, aufgrund seiner wirtschaftlichen Komponente. Descent ist mein nächster Titel. Descent, ein Shooter, wenn man so möchte, der zum ersten Mal eine vollends gestaltete 3D-Umgebung präsentiert hat, beziehungsweise man konnte sich durch den Raum bewegen. Man hat, glaube ich, so eine Art Roboter oder so eine Art Fluggerät gespielt, mit dem man sich durch den Raum bewegen konnte. Und so konnte man in alle Richtungen gucken, konnte sich drehen und so das Level erforschen. Gibt da zig Spiele, die darauf fußen irgendwie, oder es gibt auch, ich glaube, bis zum fünften Teil wurde die Serie fortgeführt. Ich habe nur den ersten gespielt und der war bahnbrechend damals, aber auch schwierig zu meistern, weil durch diese Möglichkeit, in alle Richtungen zu schauen und zu fliegen, war das Ganze ganz schön verwirrend. Aber hatte durchaus seinen Reiz. Ja, in der Tat. Für mich nicht. Ich hatte das damals als Demo für meinen Computer, der ans Äußerste gehen musste, um das da einigermaßen darzustellen. Und für mich sind solche Flugspiele im Allgemeinen nichts, aber trotzdem auf jeden Fall ein technischer Meilenstein, dieses Spiel. Ja, technisch mein nächster Titel auch zumindest ist eigenständig. Ich habe selber nie gespielt, aber ich habe das öfter schon gesehen. Die Rede ist von Comics Zone, einem Spiel damals für den Mega Drive von Sega, das ein Jump'n'Run war mit leichtem Beat'em-Up-Elementen oder umgekehrt, ich nach dem, wie man es auslegen möchte. Der Clou war aber, dass man sich in einem Comic quasi befindet und von Comic Panel zu Panel quasi immer weiter hüpft und das wirklich schön und gut in das Spielverlauf integriert ist. Hat also seinen wirklich eigenen, nicht zu verwechselnden Look, dieses Spiel. Einer der wenigen eigenständigen und auch Titel, die den Mega Drive ein wenig auf der Technik-Landkarte nochmal gegen das übermächtigen SNES gesetzt haben. Ja, es ist ein interessanter Titel, da gebe ich dir recht. Yoshi's Island für den Super Nintendo steht bei mir auf der Liste und ist nach wie vor ein wunderbares Beispiel dafür, wie toll 2D-Grafik altern kann. Und ja, Im Gegensatz zur 3D-Grafik. Ansonsten ein klassischer Plattformer mit Mario und Yoshi. Man sollte das eigentlich kennen. Wenn man eingespielt hat, kennt man alle. Aber wirklich ein sehr zauberhaftes, also das hat einen wunderschönen Look. Also traumhaft. Ja, man muss dazu sagen, dass was das Super Nintendo dann auch abhob von dem Mega Drive, war die Möglichkeit, dass man die Spiele mit zusätzlichen Grafikchips oder Softwarechips halt ausgestattet hat. Das heißt, ein Spiel der letzten Jahre vom Super Nintendo konnte grafisch einfach wesentlich besser aussehen. Nicht, weil die Programmierer besser waren, sondern weil noch andere Chips hinzugefügt worden sind. Sagen wir mal, Pilot Wings oder wie bei Star Fox, natürlich legendär, der FX-Chip. So ähnlich ist es bei Mario Kart, bei Yoshi Island auch. Man merkt auch, die Spiele sind teilweise wirklich wesentlich schwerer als andere Spiele. Und das liegt halt daran, weil mehr Material wirklich drinsteckt. Mehr Chips und deswegen. Das Super Nintendo hatte durchaus immer noch Kapazitäten. Und das Spiel kann man heute wirklich noch... Es gibt Spiele auf der PlayStation 3 und 4, die versuchen diesen Look in HD auch zu erreichen. Ja. Das war schon nah am Optimum für solche 2D-Plattformer. Ja. Also wenn man auf Jump-and-Run-Spiele steht und ein Super Nintendo hat, dann sollte man das auf jeden Fall sich zulegen, wenn man es nicht schon im Besitz hat, ja. Ja, dann habe ich auf meiner Liste Destruction Derby, was ich damals als bahnbrechend empfand. Den zweiten Teil sogar noch ein wenig mehr, aber der erste Teil erschien 1995 und das persönlich fand ich sehr, sehr cool, einfach aufgrund dieser der Thematik. Man konnte mit seinem Auto durch die Gegend fahren, Ziel war es, es kaputt zu machen. Toll, das sah auch teilweise wirklich schön aus, das Schadensmodell war ansprechend. Gerade immer am Ende auch die Rennen, die Destruction Derbys an sich, die waren in Ordnung, aber wirklich cool war es dann halt später in den Arenen, wo man dann in einer riesigen Schüssel quasi aufeinander zugefahren ist und versuchte musste, die Autos kaputt zu machen oder so lange am Leben zu bleiben, bis alle anderen Autos kaputt sind. The Dig ist mein nächstes Spiel. The Dig. The Dig. D-I-G. Natürlich. Von LucasArts und Steven Spielberg steckt hinter dem Skript von dem Spiel. Ist so ein Weltraum, wie war das nochmal? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Man ist mit einer mit einer Astronautentruppe unterwegs und landet auf einem Planeten genau, irgendein Planet. Ja, und löst dort ein Geheimnis. Ja, sozusagen. Ja. Man stößt auf eine unerklärliche Alien-Artefakt- Dingens. Das Ganze sehr cineastisch inszeniert für ein Spiel aus der Zeit und sieht heute auch noch schick aus. Klasse Adventure. Ja, ich packe auch mal wieder zwei zusammen. Zum einen D, wie es bei uns in Deutschland einfach schlicht heißt. Deno Shokutaku ist ein, man könnte schon sagen, Survival-Horror-Spiel. Ja. Wo man sich mit einer Figur schienenmäßig quasi durch ein Haus bewegt und versucht, nicht zu sterben. Man kann eigentlich bis auf eine Stelle im Spiel, glaube ich, auch nicht wirklich angreifen. Man muss halt versuchen, das Spiel zu bestehen. Und wenn ich mich nicht täusche, gab es da nicht auch noch eine Zeitkomponente, die das Ganze etwas... Es gab eine Zeitkomponente, richtig. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden musste das Ding gelaufen sein. War sehr umfangreich. Ich habe es für die PlayStation damals gespielt. 3 CDs, meine ich sogar. Viele FMV-Cutscenen natürlich. Ja. Und hatte halt, wie du sagst, eine Kampfszene und die war genau am Ende. Und wenn du diese Kampfszene nicht bestanden hast, ja, dann konntest du das ganze Spiel nochmal von vorne spielen, denn es gab keinen Speicherstand, den du irgendwie erstellen konntest. Du musstest das in einem Rutsch durchspielen. Hart, aber sicherlich dann auch erfreulich, wenn man es dann geschafft hat. D hat dann, glaube ich, auch noch 2 Nachfolger bekommen und die waren ähnlich ambitioniert. Ja. Und ja, gut. Und dann noch möchte ich erwähnen Crusader No Remorse. Ein Spiel, das ein Third-Person-Shooter, der in Deutschland bekannt hat, dadurch erlangte, dass er halt relativ explizit war in seiner Gewaltdarstellung. Was seinerzeit ja auch etwas ungewöhnlicher war, entsprechend wurde er dann auch relativ zeitnah indiziert, ist seit kurzem wieder freigegeben und man ist in einer futuristischen Welt eine Art Freiheitskämpfer und kämpft gegen das Etablissement quasi mit einer roten Rüstung, wo man aussieht wie Boba Fett aus Star Wars. Kein Knallerspiel, aber wie gesagt, solche Spiele bleiben öfter mal in Erinnerung, wenn sie so einen leichten Verbotsfaktor mit sich hertragen. Jawohl. Mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist Wipeout. Ein Rennspiel mit einer Art Flugraumschiffen und damals sehr schnell fette Techno-Beats. Ich war überhaupt kein Freund von elektronischer Musik. Aber in diesem Spiel hat es gepasst. Das hat einfach das Setting nochmal ganz anders darstellen lassen. Super Spiel. Und ich habe mir gerade noch ein YouTube-Video zur PlayStation 1-Version angeschaut. Und irgendwie hat das heute noch was. Ich hätte Bock drauf, das nochmal einzulegen. Ja, es gab ja auch kürzlich, glaube ich, so ein HD-Remake. Ja. Auch nicht schlecht bei dir. Und der hat das Spiel ja im Kern absolut beibehalten. Schnell, Neon-Grafik, Techno-Beats. Mhm. Dann weiß man, woran man ist. Auf jeden Fall. Wipeout. Cooles Spiel. Ja, in einem Atemzug mit Destruction Derby hätte ich eigentlich gerade schon Twisted Metal auch nennen können. Oh ja, habe ich auch. Das ist ja auch ein Spiel, was auf Anhieb-Kultstatus erreicht hat. Ein kompetitiver, ein Wort, das ich immer wieder falsch ausspreche, ein Rennspiel, bei dem es primär halt darum geht, das Rennen zu gewinnen. Aber in erster Linie dann doch als Spieler man den großen Spaß daran hat, alle Gegner auszuschalten. Gab es da Rennstrecken? Ich dachte immer, das wären... Es gab tatsächlich auch Rennstrecken. Ja, es war nicht nur Deathmatch. Okay. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch täuschen. Aber das Deathmatch war in erster Linie Multiplayer. Aha. Wenn ich da nicht ganz verkehrt liege. Ich kann mich irgendwie... Aber in erster Linie war es halt wirklich nur der Kampf Mann gegen Mann und das Ausschalten von allen Gegnern mit wirklich verrückten Charakteren. Ich glaube, das Ganze wurde als eine Art hatte auch eine Story, wo man einen Wunsch bekam von dem Austragungs, von dem Leiter der Austragung, so ein komischer, mysteriöser Typ. Ach, da schwafel ich jetzt vermutlich auch nur. Jedenfalls ein Klassiker und Multiplayer-Spaß und auch heute noch am Leben diese Reihe. 1995 begründet. Das ist doch eine coole Idee irgendwie. Raues Spiel. Was ganz anderes als Mario Kart damals. Das war schon ein Kulturschock. Ja, durchaus. Chrono Trigger für den Super Nintendo steht bei mir hier. Und was soll man dazu sagen? Chrono Trigger, eines der letzten Rollenspiele für den Super Nintendo und für viele das beste Rollenspiel überhaupt. Wer es nicht kennt, im Grunde spielt es sich wie ein Final Fantasy, also rundenbasierte Kämpfe, typisches Japano-RPG, aber mit einer ganz netten Geschichte, die zeitumfassend ist und man kann verschiedene Zeitebenen wechseln und sehr komplex, sehr episch, wenn man das so sagen kann, für ein Super Nintendo-Spiel auf jeden Fall. Absolut, kann man das. Total, also großartige Musik, sehr schöne 16-Bit-Optik. Und ist für den, lasst mich jetzt nicht lügen, doch für das Nintendo DS Handheld-Gerät herausgekommen. Allerdings auch da nur in englischer Sprache. Es gibt allerdings auch Mittel und Wege, das Spiel sich auf Deutsch zu besorgen, ohne groß in die Illegalität abzurutschen. Aber das müsst ihr selbst rausfinden. Da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ist auf jeden Fall für Leute und für Fans von solchen Spielen genau das Richtige. Ein Meilenstein. Für Fans. Ja, ich packe mal wieder zwei zusammen, wo ich finde, dass sie auch wieder thematisch gut zusammenpassen. Zum einen wäre dann nämlich Killer Instinct 2. Aha. Ein legendärer Prügelspiel-Spaß von Rare. Wo man auch nicht wirklich viel zu sagen muss. Es ist halt grafisch natürlich damals eine Wucht gewesen. Eine 3D-artige Optik wurde da erzeugt bei den Figuren. Also das sah schon wirklich richtig gut aus. Spektakulär aus. Genau, hatte auch einen coolen Soundtrack. Damals ja sogar mit richtigem Gesang, was ja schon sehr ungewöhnlich war auf Super Nintendo-Spielen. Und dann das nächste Spiel, was in die gleiche Kerbe schlägt und nur noch ein bisschen tiefer und blutiger. Oh yeah. Das ist Mortal Kombat 3. Die logische Weiterführung der ersten beiden Titel, mehr Kämpfer, mehr Fatalities, mehr Blut, mehr von allem. Ich fand's super. Ja, ich war begeistert damals. Wirklich begeistert. Und erschüttert. Ja, das kam dann später, gab es auch noch die Mortal Kombat Trilogy, die konnte man sich dann holen. Da waren dann die ersten drei Spiele alle zusammen. Gibt's jetzt auch für den PC, via Steam. Genau, das hatte ich ja mal bei dir gespielt. Das ist für Fans der Serie eine ganz runde Sache eigentlich, da macht man nicht viel falsch. Natürlich ist das schon ein bisschen angestaubt, gerade die ersten Teile. Aber im Kern spielt sich Mortal Kombat 10 immer noch so wie Mortal Kombat 1. Also von daher kann man immer wieder mal reinhauen, schauen und hauen natürlich auch. Jawohl. Ja, da mache ich mit dem Prügler gleich weiter, und zwar Tekken. Tekken, mein erster 3D-Prügler. Und meiner auch. Ich war, also als ich das damals gesehen habe, ich konnte es nicht glauben. Und wenn man sich's heute anschaut, dann denkt man sich, ich kann es nicht glauben, was wir damals gespielt haben für einen Scheiß. Das sieht ja sowas von schrecklich aus. Und es sieht wirklich vor allem, es ist unheimlich träge. Nicht nur, dass es mies aussieht, es ist so langsam. Oh, wenn die auf dem Mond kämpfen würden. Oh und, Mann. Dann diese gruseligen FMV-Sequenzen. Ja. Also Tekken 1 ging wirklich, oder geht gar nicht mehr. Und geht wirklich nicht. Man hat damals aber schon gemerkt, dass Tekken 2 zu Tekken 1 wie ein Weltensprung war, wie ein komplett anderes Spiel. Das war ja Wahnsinn. Und bei Tekken 3 dann nochmal das Gleiche. Also die haben es innerhalb einer Konsolengeneration geschafft, das Spiel komplett so zu verändern, dass man denken würde, man spielt das jeweils auf einer anderen Konsole. Also Tekken 2 und 3 sind auch nicht so toll gealtert, aber dann doch wesentlich besser als der erste Teil. Ja, logisch, denn 3D-Prügler waren ja damals noch ganz frisch und ganz jung. Auch mein erstes Spiel damals für meine PlayStation, zusammen mit dem schon öfter mal zitierten NBA Live 97. Ja. Hab ich dann auch ausführlich gespielt. Tolles Game. Ja, ausführlich gespielt habe ich von meiner Liste hier Simon the Sorcerer 2. Als großer Freund des ersten Teils habe ich mir natürlich auch den zweiten geholt, der in die gleiche Kerbe schlägt. Und jetzt muss ich mich mal kurz revidieren. Ich habe Simon the Sorcerer 2 natürlich nicht ausführlich gespielt, denn es war damals zu schwer für mich und ich kam nicht weiter, genau wie es heute der Fall ist. Und deswegen bewundere ich das Spiel. Und die Welten, die ich mir anschauen konnte des Spiels, haben mir Spaß gemacht. Aber wirklich spielen konnte ich es nicht, weil ich bin kein Point-and-Clicker. Oh. Nee, das kann ich einfach nicht. Da fehlt mir die Geduld für oder die Kreativität, weiß ich nicht. Ja. Und deswegen habe ich es nicht wirklich gespielt, aber ist ein schönes Spiel und Freunde der Serie wissen das natürlich auch. Und auch wirklich lustig, muss man sagen. Ich habe jetzt so ein Spiel, was wahrscheinlich niemand kennt. Poet heißt das, habe ich für die PlayStation gespielt, ist ein Shooter. Und man spielt dort einen speckigen Koch, der durch eine, durch eine 3D-modellierte Welt in Shooter-Manier sich bewegt und ein Jetpack auf dem Rücken trägt. Das ist so das Feature des Spiels. Und man kämpft mit einer Bratpfanne gegen laufende Arschwesen. Und es ist sehr blutig. Es ist laufende Arschwesen? Ja, zwei Beine und ein Arsch und, weiß ich nicht, Augen. Also, sehr, die Grafik war jetzt nicht so toll, aber sah. Es konnte nichts anderes sein und es passt auch in dieses Setting. Also sehr, sehr, sehr abgefahrenes Spiel. Hat mir damals sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, heute würde es das nicht mehr tun. Aber ist auf jeden Fall ein Kuriosum seiner Zeit und sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Poet, wenn es interessiert, einfach mal googeln. Ja, da sind wir auch bei einer anderen Sache. Ein Relikt seiner Zeit, aber auch vielleicht seiner Zeit ein wenig voraus. Jumping Flash. Ein 3D Jump'n'Run, was es damals in dem Sinne ja noch nicht gab. Es war noch vor Mario 64 eines der ersten wirklich 3D Jump'n'Run Spiele. Man war ein Hase und ich weiß nicht, ob man auch ein Jetpack hatte, aber man konnte halt wirklich gigantisch hochspringen und das war halt das Gimmick des Spiels, dass man in diesem orbitalen Universum, in dem man dann gespielt hat, hüpfte man von Plattform zu Plattform und musste sich dann in dieser 3D-Umgebung zurechtfinden. Kein Klassiker, aber allein dadurch, dass es halt wirklich mit eins der ersten war und auch noch vor dem großen Mario rauskam, schon ein bisschen wegbereiter. Mhm. So ein Spiel, was ich immer spielen wollte, aber nie gespielt habe. Könnte ich mal nachholen. Ja, mach mal. Mach ich. Jumping Flash. Ausrufezeichen. Jawohl. Ganz wichtig. Dann geht's gleich weiter mit Hexen. Hexen. Ein Shooter war das von id Software? Ich weiß gerade nicht. Entweder war das von id oder die haben es gepublished. Eins von beiden. Also die haben damit auf jeden Fall zu tun. Die haben die Engine aufgestellt. Ja, das sah wirklich aus wie ein Doom in einer Fantasy-Welt. Ebenso blutig. Ja, aber kein besonders gutes Spiel. Ich habe es damals angespielt und nee, ich blieb nicht lange dran. Irgendwas hat mich da gestört. Was fehlt dir dem Spiel? Ja. Das ist, ja. Da bin ich ganz bei dir. Reicht. Hat ähnlich auch wie Doom auf dem Nintendo 64 einen Remake erfahren, was, glaube ich, dann aber nicht wirklich schlecht bewertet worden ist. Aber gut, für Fans vermutlich. Stimmt, genau. Ich erinnere mich an dieses Remake. Ja. Für mich war das nicht ganz so was. Ja. Nicht ganz so was war für mich auch der folgende Titel, eigentlich. Aber ein Spiel, dem ein Ruf wie Donnerhall vorhergeht, nämlich Phantasmagoria. Habe ich auch. FMV-Adventure. Der blutigsten Sorte. Also die Hauptfigur kann dort die grausamsten Gore-Tode sterben. Natürlich hat das Ganze eine ungewollte Komik heutzutage, weil es ja doch relativ kostengünstig alles erstellt worden ist. Aber seinerzeit natürlich ein Schocker. Und ein richtiges Horrorspiel und hat auch heute noch seinen Charme. Logischerweise natürlich auch direkt vom Fleck weg indiziert. Hat damals zu heftigen Diskussionen geführt, dieser Titel, was Gewalt in Spielen angeht, und wurde auch immer wieder dann erwähnt Debatten zu diesem Thema. Ich habe selber nicht gespielt, ein Freund von mir hatte das, da habe ich das ab und zu mal gesehen. Mhm. Und das hat mich dann wirklich auch, da musste nachts das Licht aber anbleiben. Oh Mann. Ja. Ja, vielleicht spielen wir das mal für Halloween. Ja, das sollten wir mal tun. Hätte ich Lust drauf. Aber nur zusammen, damit wir uns gegenseitig Rückendeckung geben können. Ja, natürlich. Alleine kommt das nicht in den Rechner, auf keinen Fall. Alleine habe ich auch nie Load gespielt. Eigentlich habe ich nie Load gespielt, sondern nur den Nachfolger Reload. Aber Load ist, glaube ich, genauso. Aus der isometrischen Perspektive bewegt man einen oder mehrere Psychopathen und ballert sich durch Levels. Ja. Und das wirklich ja, ausufernd. Gegnerhorden werden dort niedergemäht. Technisch gar nicht mal so schlecht, was da dargestellt wird von der PlayStation. Ich habe lustigerweise nur den ersten Teil gespielt, nicht den zweiten, den ich eigentlich interessanter fand, rein optisch. Ein Spiel, das wirklich eigentlich schon Spaß macht, weil es einfach nur stummes Geballer ist, aber es ist schwierig und deswegen habe ich es auch nie wirklich weit geschafft. Ich hatte das Spiel auch nicht selber. Ein Kollege von mir hatte das. Aber das war schon damals genau das Richtige für so heranwachsende Jungs. Auf jeden Fall. Viel Geballer, viel Blut. Coole Figuren, die man spielen konnte, diese Psychopathen, zumindest einer von denen, dieser Skelett-Cowboy, klasse. War schon nicht übel. Ja. Könnte auch auf dem Index gestanden haben. Ich glaube, da hast du sogar recht. Da bin ich mir so relativ sicher. Ja. Relativ sicher, aber dass nicht auf dem Index stand, bin ich mir bei Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest. Auch ein Grafik- Fest für 16-Bit-Plattformwelten. Für viele Leute ja auch der beste Teil der Reihe. Sehr abwechslungsreicher Jump'n'Run-Spaß in der Donkey Kong-Dschungelwelt. Gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Toller Soundtrack. Und ja, ähnlich wie Yoshi Island, ein später Klassiker noch für die Konsole. Ja. Ein Klassiker ist es nicht, aber trotzdem ein schönes Spiel. Fade to Black ist ein Sequel und das wird wahrscheinlich bekannter sein zu dem Spiel Flashback, was ja so eine Art 2D-Action-Adventure war für den Super Nintendo oder den Mega Drive. Und Fade to Black ist halt das Sequel dazu. In einer relativ hässlichen 3D-Umgebung hat man sich dort bewegt, auch selbst damals schon, kein Augenöffner. Aber man darf nicht vergessen, ja. Ja, aber trotzdem ein gutes Spiel. Hatte eine gute Spielmechanik, war auf jeden Fall spielenswert. Du wolltest zu kurz, um das Spiel nochmal zu verteidigen, es war ja kein wirklich bahnbrechendes Spiel, aber die Grafik dafür, dass es ein Super Nintendo-Spiel war, ging ja schon ans Äußerste. Das wurden ja wirklich animierte Cutscenen sogar gemacht. Nicht nur Bilder, sondern wirklich Bewegung wurde dargestellt. Und auch die, die Animation der Figur an sich, die waren ja durchaus detailreich. Du sprichst gerade von Flashback, nicht wahr? Ich spreche von Flashback, ja. Flashback hatte natürlich eine hervorragende Grafik für seine Zeit. Ich spreche hier von Fade to Black. Das ist der Sequel zu Flashback. Der kam nicht auf dem Super Nintendo raus? Der kam auf der PlayStation raus. Eines der ersten PlayStation 3D-Spiele. Aus der Third-Person-Perspektive hat man sich dort durch ja, so eine Art Forschungslabor begeben und geschossen. War sehr, sehr schwer. Hatte aber trotzdem einen gewissen Reiz, weil das Setting für mich damals sehr frisch war und bekommt auch so von der Fachpresse her eigentlich immer gute Kommentare. Also auch in der Retrospektive wird es schon gewertschätzt. Leider kein großer Erfolg und das letzte Mal, dass man etwas von der Serie gehört hat. Tja, so kann's gehen. So kann es gehen. Ja, dann gehe ich mal weiter und komme bei FIFA Soccer 96 an. Boah. Wenn mich nicht alles täuscht, war das seinerzeit mein letztes FIFA auf dem Super Nintendo. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Bei uns war, glaube ich, Lothar Matthäus vorne drauf. Ganz großartig. Und wenn ich mich nicht täusche, auch das letzte FIFA, was in dieser klassischen isometrischen Perspektive dargestellt wurde, bevor es dann auch nach 3D gegangen ist. Ja, klassisches FIFA halt, damals ohne Konkurrenz. Ja, bis heute. Ja, also, da kann man streiten, aber ja. Ich habe noch ein schönes Spiel auf meiner Liste, und zwar Secret of Evermore. Ich vermute mal, du kannst da einiges mehr dazu sagen, weil du es gespielt hast und ich nicht. Also ich habe das aus bewussten Gründen nicht auf meine Liste genommen, denn ich habe dieses Spiel ja sogar. Aber das hat mich nicht so wirklich gezogen. Ich kann Evermore. Ja, bitte? Ich kann mich nur noch an den Anfang erinnern. Das heißt, ich habe es kurz gespielt, aber da war man in so einem Dschungel und man ist ja mit dem Hund unterwegs. Das war's. Man hat Knochen, die man, glaube ich, werfen kann. Ja, richtig. Dieser Hund, der hat er noch begleitet, der konnte auch dann irgendwie auch gelevelt werden. Soweit kam ich aber erst gar nicht. Das Spiel ist ja quasi so eine Art Geschwisterspiel zu Secret of Mana. Und das hätte ich persönlich immer lieber gespielt als Secret of Evermore. Ja. Nur, naja. Da kam ich nicht so wirklich dran. Aber es ist durchaus ein Titel, den die Leute noch kennen, denke ich. Es ist nicht in der Vergessenheit, in der Versenkung verschwunden, meine ich. Jo. Genauso wenig wie Rayman. Oh yeah! Erste Teil des drolligen, was auch immer, Wesens. Jump and Run-Spiel von Ubisoft, nicht wahr? Ja, klar. Na klar, okay. Finde ich, und da sage ich jetzt nicht nur einfach so, aber ich finde, dieses Spiel hat wirklich auch so eine atmosphärischen Charme. Mhm. Man merkt, dass das ein europäisches Spiel ist, ganz anders als mit Donkey Kong oder sowas. Im Herzen ganz klar klassisch im Sinne von Jump'n'Run, aber von der Atmosphäre her und auch von der Figur her, von der ganzen Welt ist es mal was anderes gewesen. Ja, das stimmt. Und Rayman hat sich ja bis in die Gegenwart gehalten. Jetzt zuletzt. Absolut. Und mit seinen, er ist ja zu, er hat ja kurzzeitig, gab es ja diese 3D-Phase, ne, wo 3D Jump'n'Run so in waren. Das war auch nicht schlecht. Selbst das haben sie gut hinbekommen. Und jetzt kann man in den letzten beiden Spielen ihn wieder in gewohnt bunter 2D-Manier betrachten und spielen. Sehr cool. Spektakuläre 2D-Umgebung, ja. Möchte man noch anmerken, weil ja. Das ist grafisch wirklich Bilderbuchniveau. Auf jeden Fall, ja. Angestrebt und erreicht wird. Schon sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, Rayman ist nicht in der Versenkung verschwunden, dafür ist Gex, die Figur Gex, in der Versenkung verschwunden. Du kennst ihn sicherlich noch. Natürlich, den alten Gecko. Gecko, der gerne mal in James-Bond-Anzügen sich posierte auf diversen Videospiel-Magazin-Titelblättern. Titelseiten, ja. Ein 3D-Jump. Es gab noch einige Titel von Gex. Aber ich habe keinen gespielt. Ich habe eine Demo. Aber das Maskottchen war ja dann auch teilweise wirklich präsent. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte nur eine Demo gespielt und ja, so eins von den Spielen, wo man sich immer gedacht hat, das möchte man unbedingt haben, aber hat sie da nie bekommen. Und jetzt hat es den Reiz aber dann auch wirklich verloren. Die Zeit ist vorbei. Ich möchte den Gex hat ausgedient. Ich möchte den Gecko nicht mehr sehen. Nein, Grog darf gerne wiederkommen, aber Gex. Auf jeden Fall. Ja, Grog muss wiederkommen. Grog, besser als Super Mario und der blöde blaue Igel zusammen. Ja, natürlich. Ja. So, was habe ich noch auf meiner Liste? Ein weiteres Sequel, das ich. Oder Sequel, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Earthworm Jim 2. Oh. Ja, erschien 1995. Persönlich vergesse ich immer, dass es überhaupt einen zweiten Teil zu dem Spiel gab. Weil ich den ersten ja schon nicht so großartig finde wie viele, viele andere Leute. Nur das kam anscheinend auch 95 raus. Setzt den Weg konsequent fort. Des ersten Teils vom Look her kann man nicht mehr wirklich viel zu sagen. Aber nochmal ein kleines Ausrufezeichen beim Schwanengesang des Super Nintendo. Was habe ich denn noch? Ich habe noch Worms. Worms. Worms. Ja. Natürlich. Die Legende nahm da ihren Ursprung. Ja, meiner Meinung nach das beste Worms-Spiel, was hier erschienen ist. Ein Spiel, das tatsächlich eine Fortsetzung. Spiele machen ja nichts neu, die Fortsetzungen, sondern die ergänzen die Spielidee oder verhübschen sie quasi, aber so wirklich revolutionär. Ich weiß gar nicht, mir gefällt dieser Stil sehr gut. Die Würmer haben sich ja optisch stark verändert. In dem ersten Worms haben die noch so große Knubbelnasen. Die wurden ja mehr oder weniger entfernt. Also die neuen Würmer sind dann eher flachgesichtig. Also da gefallen mir die ersten Würmer einfach besser. Aber das ist Geschmackssache. Ja, inzwischen haben wir diesen merkwürdigen Comic-Look. Damals natürlich auch der Grafik geschuldet. Wirkte das pixelig dann doch auch charmanter, fand ich, aber gut. Ja, so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. Was habe ich noch auf meiner Liste? Eine weitere Fortsetzung einer populären Reihe, Final Fight 3. Natürlich auch von Capcom, wenn ich mich nicht täusche. Klassisches Beat'em'up. Viel Spaß, gute Laune, Multiplayer. Was will man mehr? Mehr geht immer, und zwar bei You Don't Know Jack. Ja, genau. Sehr witzige Quizreihe. Mit dem unheimlich charmanten Quiz-Moderator Master Jack. Richtig. Ja. Damals auch eine Spielart, die man so nicht wirklich kannte. Ein Wissensquiz auf einer Konsole. Für mich persönlich damals Neuland oder gewesen. PC. Ja, für PC. Ich meine, das gab es aber später auch dann noch auf PlayStation. Mhm. Natürlich cool und auch witzig. Denn dieser Kommentator hat einen noch immer mit seinen schnippischen Antworten aus dem Konzept versucht zu bringen. Ich mag es ja lieber klassisch mit konservativen Fragestellungen, aber das hat durchaus seinen eigenen Charme und auch eine coole Präsentation gehabt. Auf jeden Fall. Schönes Spielchen. Genau, schönes Spielchen ist auch Wild Guns gewesen. Ja. Für Super Nintendo von Konami, als sie noch tatsächlich Interesse daran hatten, Spiele zu produzieren. Was soll man dazu sagen? Ein flottes, wie kann man dieses Spielgenre umschreiben? Es ist ein Ballerspiel. Man steuert zwar seinen Charakter, aber nur von links nach rechts auf einer 2D-Ebene und fügt mit dem Fadenkreuz dann die Schießereien durch. Ja. Flottes Spiel. Genau. Das Nintendo hat wirklich dann nochmal ans Äußerste gehen müssen, um das darzustellen. Kann man auch im Multiplayer spielen. Ein Spiel, was auf meiner Einkaufsliste nach wie vor hoch oben steht, aber eben weil es so spät rauskam und auch relativ selten ist, ist es nicht mehr so kostenlos, dran zu kommen. Und ich muss mich nochmal kurz korrigieren, es ist von Natsume gewesen, nicht von Konami. Natsumi, unter anderem auch bekannt für solche Perlen wie Pocky und Rocky. Ah ja, Pocky und Rocky. Genau, die haben ihren eigenen Stil und so ist es auch bei Wild Gun das Ganze. Es ist klar, zwar in klassischer Western-Manie angelehnt, aber dann mit Steampunk-Elementen. Entsprechend kämpft man auch gegen Roboter und andere dampfbetriebene. Ja, er fährt auch Lobpreisungen aus jeder Ecke. Wird immer wieder genannt. Scheint wirklich ein interessanter Titel gewesen zu sein und ist es auch heute wohl noch. Dafür. Ja. Discworld. Terry Pratchett's Buchreihe wurde in einem Spiel versoftet und nicht nur eins. Es folgten mindestens noch zwei weitere Spiele. Aber das war der erste, um den lustigen Zauberer und die Scheibenwelt. Ich habe es leider nie gespielt, hatte, glaube ich, zu Discworld zweimal eine Demo auf der PlayStation, aber der erste Teil ist an mir vorbeigegangen. Schade. Könnte man mal nachholen. Klassisches Point-and-Click-Adventure. Ja, mir ist auch vorbeigegangen und vermutlich aus genau diesen Gründen. Point-and-Click habe ich damals auch schon nicht so wirklich motivieren können. Ja, damals hat mich auch ein anderes Spiel nicht motiviert, was heute durchaus noch dem einen oder anderen was sagen dürfte. Warcraft 2. Oh, ist erschienen. Das hatte ich gar nicht auf der Liste. Okay. Und damit hat sich Blizzard natürlich dann das erste Mal richtig positioniert, weil es gab natürlich schon den Vorgänger, Orcs and Humans, glaube ich. Und Warcraft 2 hat dann natürlich nochmal alles eine Spur besser gemacht. Größer und ein wirklich gutes Jahr für Strategiespiele mit Command & Conquer und Warcraft 2. Richtig, da muss ich auch meine anfängliche Behauptung, dass Command & Conquer der Anfang und das Ende meiner Strategiespielerkarriere aufgezeigt hat, revidieren. Denn es war Warcraft 2, das letzte wirkliche Strategiespiel, was ich da gespielt habe. Und das war famos. Ich weiß noch, es kam erst sicherlich auf dem PC raus, später dann auf der PlayStation. Und was da für ein Hype drum gemacht wurde, um dieses Spiel auf einer Konsole, was eigentlich die schlechteste Plattform für diese Art von Spiel ist. Aber die Leute wollten es spielen und die Leute haben es auch gespielt, einschließlich mir. War richtig gut. Wirklich gut. Nochmal hier kurz ein bisschen Haarspalterei zu betreiben. Also es ist wirklich so, das Spiel erschien im Dezember in Amerika, im Januar 1996 dann in Europa. Und die PlayStation- und Saturn-Portierungen erschienen dann Ende 1997. Also da ist natürlich immer so ein bisschen Diskussionspotenzial bei solchen Listen gerade, aber in dem Fall, denke ich mal, kann man das schon reinpacken. Okay, aber es ist dasselbe Spiel und ja. Genau. Was steht denn bei mir noch auf der Liste? Ein letzter Titel, glaube ich, und zwar Soul Blade. Was mich sehr stark wundert, dass ich habe jetzt die Termine hier nicht dafür da, aber sollte das im selben Jahr herausgekommen sein wie Tekken, ist das eine also eine grafische Entwicklung mal 10 irgendwie, denn es sah hervorragend aus. Es ist ein Kampfspiel mit dem Gimmick, dass man Schwerter hatte, die man auch austauschen konnte. Also jeder Kämpfer hatte verschiedene Waffen und diese konnte man sich innerhalb von so einem Story-Modus oder Survival-Modus erspielen und den Kämpfer damit ausstatten. Und jede Waffe hatte auch so eine spezielle Fähigkeit und so weiter und so fort. Sehr dynamisch, sehr flott. Spielte sich auf den Punkt genau, zumindest für damalige Verhältnisse, im Gegensatz zu Tekken, was ja wirklich Verzögerung pur war. Also einen coolen Soundtrack, der Soundtrack, super, das ist das Intro-Lied. Das, boah. Das Intro war natürlich ein Mega-Knaller. Ja, wirklich, auch heute. Ich hab ihn gerade schon wieder im Ohr. Also müsstest du mal verlinken. Super, auf jeden Fall. Super Spiel. Und hat dann, ja. Nochmal kurz deine Verwirrung bezüglich Tekken hier ein wenig einzuordnen. Ich habe das mal gerade, clever wie ich bin, Wikipedia. Es ist tatsächlich so, es kam 1995 raus, aber auf einer Arcade-Konsole, die entsprechend mehr Power hatten. Auf der PlayStation kam es erst raus, Ende 96, Anfang 97. Alles klar, dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Es war halt in dieser Liste aufgeführt, naja. Genau, gerade bei diesen Prügelspielen ist es immer ein bisschen knifflig, weil die halt arcademäßig schon früher rauskamen und die Technik auf den Konsolen immer erst ein bisschen nachziehen musste. Damit man das wirklich einigermaßen richtig portieren konnte. Da müssen wir zukünftig vielleicht mal eine bessere Liste ausfindig machen. Denn jeden Titel zu prüfen ist auch immer schwierig. Waren ja wirklich einige. Vielleicht ist der geneigte Hörer ja auch nachsichtig. Vielleicht, aber wir sind ja perfektionistisch veranlagt und dementsprechend sollten wir das dann tun. Ja, war ein interessantes Jahr, finde ich. Absolut, also wie eingangs schon erwähnt, das ist dieser schöne Übergang gewesen von zu neu, genau. Zu neu quasi, was heute Standard ist. Digitale Speichermedien, CDs, CD-ROMs haben vieles möglich gemacht, haben den Programmierern ganz neue Möglichkeiten gegeben. Aber die alten Konsolen hatten da auch gerade quasi ihren Höhepunkt erreicht. Da kam wirklich rein vom Software-Aspekt her wirklich das hochwertigste Material heraus. Ein schönes Jahr. Für viele auch sicherlich, für mich persönlich auch ein hohes Jahr der Videospiele, der Videospielphase. Die Mitte der 90er, das war wirklich heiß. Wobei es natürlich, wie du schon erwähnt hattest, auch so war, dass halt viele Spiele, die da erschienen sind, gerade für die PlayStation, und ja, dass man die erst wesentlich später gespielt hat, das muss man natürlich mit einberechnen. Und aber trotzdem, die Releases sind da und ja, prima. Freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir dann ins Jahr 1996 reisen und schauen, was es da so alles gab. Jo, und damit neigt sich diese Sendung wohl oder übel dem Ende zu. Was kann und sollte noch gesagt werden? 16-Bit Marlo, hast du noch letzte Worte für die Hörer? Ja, danke, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. Erstmal, es ist echt nicht selbstverständlich. Unsere Fanbasis wächst, die wächst ja, kann man ja so sagen. Und das ist nicht unrecht, wir liefern ja auch richtig gut ab. Ordentlich. Ich will mich vielleicht nochmal verweisen auf den YouTube-Kanal mit dem großartigsten aller Formate, an dem ich auch endlich mal beteiligt bin. Quatschcraft. Und Quatschcraft. Haben wir endlich haben wir es hinbekommen. Richtig. Lange von gesprochen, viel geplant, jetzt ist es da. Wir spielen Minecraft und reden und machen Quatsch. Genau. Und es wird vielleicht auch mal etwas koordinierter zugehen als in den ersten Episoden. Ja, wir sind ja noch in der Findungsphase, ne? Du hast da dein Reich erbaut. Und wir kommen jetzt alle so nach und nach dazu. Da gilt es jetzt erstmal, sich zu finden. Und zurzeit sich am Platz zu erkämpfen. Hatte ich ja auch leichte Serverprobleme, was die Performance so ein bisschen erschwert. Mindestens auf meiner Seite. Aber ich merke ja auch bei euch, dass dann teilweise das von der Framerate nicht ganz so toll ist. Das leckt also relativ stark. Ja, kriegen wir alles hin. Das ist kein Problem. Ja gut, ansonsten möchte ich noch schon mal auf den nächsten Podcast verweisen, da ist nämlich die E3, ist schon bald und es wird eine Sondersendung geben. Ich könnte mir vorstellen, natürlich wieder die News und Spiele-Releases kurz zu besprechen und uns dann aber der E3 und den Spielen dort zu widmen. Freut mich sehr, wenn ihr wieder einschalten würdet, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen. Macht's gut. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga!